Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, E-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Vorab ein großes Entschuldigung, ich kann mir nur grob ausmalen, wie ich mich wohl gerade anhöre. Es liegt daran, dass mich tatsächlich in den letzten paar Tagen, also am Montag, hat mich wirklich die Grippe erwischt, auch mit erhöhter Temperatur und ihr hört es auch, verrotzt und ach, alles nicht so schön. Ist gerade mehr oder weniger wieder weg. Das Abklingen war, glaube ich, gestern und heute ist so das letzte bisschen Ausruhen. Aber man hört es an der Stimme, ab und zu muss ich auch nochmal husten, das ist alles ein bisschen blöd. Dafür möchte ich vorab um Entschuldigung bitten. Wir wollen trotzdem in die heutige Ausgabe mit vollem Elan reingehen, weil extrem viel passiert ist. Auch was für die News gesorgt hat. Deswegen machen wir es anders als sonst. Nicht so, dass wir vorab ein, zwei spezielle News uns rauspicken und die dann besprechen, sondern wir gehen in die Shows rein, picken uns da die News raus und besprechen die dann. Also insofern eigentlich alles wie immer, wenn auch ein bisschen abgewandelt. Bleibt nur die Frage, wie sieht es gesundheitlich im Süden von Deutschland aus? Herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Bei mir etwas besser. Ich muss mich hin und wieder räuspern. Und heute in der Früh habe ich so ein Halskratzen gespürt. Und das ist eigentlich immer so bei mir zumindest die erste Stufe oder das erste Warnsignal. Ich habe so die Hoffnung, es noch irgendwie abzuwenden. Ich war aber faul, muss ich sagen. Hätte eigentlich zur Apotheke gehen sollen, um zu sagen, okay, los Leute, gebt mir Präventionsmittel. Aber irgendwie war ich zu faul und zu Hause habe ich nichts. Deswegen habe ich mir wahrscheinlich selbst ein Grab gelegt. Aber egal, ich bin auf jeden Fall fit und ich freue mich mit dir über die vergangene Woche zu sprechen. Und jetzt ist es wirklich nicht mehr lang bis WrestleMania 41. Es ist unglaublich, weil bei 40 bin ich genau ein Tag in München angekommen und ich erinnere mich, dass ich dann auch im Hotel die Review aufgenommen habe. Deswegen, ein Jahr später und da sitzen wir. Ja, wir haben schon an den interessantesten Orten und in den interessantesten oder bei den interessantesten Begleitumständen Podcast genommen, aufgenommen. Ja, einmal war bei Chris die Wasser unter sozusagen, die Wohnung war fast weggeschwommen. Und mal im Büro, mal privat, mal. Also im Urlaub haben wir, glaube ich, hast du noch keinen einmal gemacht, ne? Einmal habe ich im Urlaub, genau. Das Was? Also der Chris geht dahin, wo es wehtut. Aber ich muss dir sagen, mit dem Halskratzen fing es bei mir auch an. Andererseits war es dann am selben Abend auch schon so krass, dass gar nichts mehr ging. Ich konnte die Nacht über, ich wollte gar nicht mehr husten, weil das so wehtat im Hals. Also wenn es bei dir heute angefangen hat, wird sich's heute Nacht entscheiden oder wann fing es an? Also dein Zustand ist mein Spoiler. Kommt drauf an, wann war das Kratzen denn zuerst da? Ich muss zugeben, tatsächlich eigentlich schon gestern nach dem Laufen. Also das war so gegen 20 Uhr. Ja, dann könnte es sich ausgehen, dass du dran vorbeigehst, weil ich war am Montag auch noch beim Sport und ab 16 Uhr ging es dann steil den Berg runter, also abwärts im Sinne von, also nicht ich hab Speed aufgenommen, weil Berg runterfahren ist ja gut beim Radfahren manchmal, sondern gesundheitlich ging steil bergab, aber vielleicht kommst du drum rum, das wäre so meine Ferndiagnose aus dem Norden, aber wir sind ja hier nicht bei arztinfos.de, sondern bei wrestlinginfos.de. Und deswegen wollen wir auch zurück zum Kerngeschäft und wollen die letzte Woche mal Revue passieren lassen. Und, pardon, seht ihr, da geht das Gruste teilweise los. Und es ist tatsächlich viel passiert. In der letzten Ausgabe unseres Wochenrückblicks haben wir geschrieben, die Storylines nehmen dann langsam an Fahrt auf. Und man kann sagen, dass das eigentlich auch das Motto dieser Ausgabe sein könnte. Die Frage ist nur, ob Fahrt aufnehmen immer gut oder in die richtige Richtung zu verstehen ist. Und ich denke, das werden wir gleich erörtern, ich denke, man kann da wie so oft geteilter Meinung sein, beziehungsweise ist es abhängig von den Umständen ja, der jeweiligen Match-Konstellation, auf die es drauf zugeht bei WrestleMania. Ein absolut prägendes Element bei den Shows der letzten Woche, sowohl bei SmackDown als auch bei Raw, war die Geschichte um Roman Reigns, CM Punk und Seth Rollins. Damit wollen wir auch anfangen, denn sie war der Beginn der SmackDown-Ausgabe, sie war das Ende der SmackDown-Ausgabe und sie war auch das Ende der Raw-Ausgabe. Also kann man sagen, Tribal Chief, CM Punk und Rollins und Paul Heyman standen im Fokus des Interesses. Was war passiert? Also es fing eigentlich relativ belanglos an. Nachdem wir in der letzten Woche ja gelernt hatten, dass CM Punk jetzt zum ersten Mal im WrestleMania Main Event stehen wird, haben wir auch gelernt, dass diese Tatsache aber nicht der gefallen ist, den Paul Heyman ihm noch für das Survivor Series Engagement schuldet. Sodass offen blieb, ja, was wird denn dieser Gefallen sein, den Punk von Heyman noch einfordert? Damit ging es auch los. Wir waren in Chicago. Klar ist, dass dann Punk im Idealfall die Show auch eröffnen sollte, hat er auch gemacht, hat sich erstmal feiern lassen, ist dann an den Ring gekommen, hat ein bisschen was erzählt, was hier, glaube ich, nicht der Rede wert ist. Ich meine, wenn er seine Frau und seinem Hund dankt, dann wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat. Alle waren so auf diesen Gefallen gespannt, den Punk noch offen hatte. Auch Paul Heyman wollte das ganz gerne wissen, kam dazu, hat dann so, wie er das eben sehr schön macht, Punk ein bisschen umschmeichelt. Entschuldigung, oh, es ist fürchterlich. Um ihn dann zu fragen, sag mal, was ist denn der Gefallen? Kannst du doch mal sagen, ach ja, Reigns ist noch nicht da. Als Heyman sagte, dass Reigns noch nicht da ist, verfinsterte sich das Gesicht von Punk zusehends. Um die Geschichte kurz zu machen, sagte er, naja, warten wir mal, bis seine Hoheit beliebt hier aufzutauchen. Wenn das so ist, kannst du Bescheid sagen, dann reden wir erneut. So, das war sozusagen das Opening-Segment. Also eigentlich wurde da gar nichts gesagt, außer dass wir später weiterreden. So, dann ging die Show über die Bühne. Wir werden darauf gleich sukzessive eingehen, um dann am Ende beim Endsegment wieder auf dieses Thema zu sprechen zu kommen. Euch bitte wirklich um Nachsicht, ihr müsst da heute durch. Das ist, oder ihr schaltet einfach um, aber das mit dem Husten, das nervt ja sogar mich. Also wie muss es dann euch nerven? So, das Schlusssegment fand statt mit Roman Reigns und Paul Heyman. Überragend in diesem Segment, Paul Heyman. Also das war unglaublich. Reigns stellt Fragen und Heyman immer, yes, my tribal chief. Also großartig, müsst ihr euch angucken. Also müsst ihr nicht, aber ist durchaus ein Blick wert. Auf jeden Fall sagte Reigns so ein bisschen im Tweener-Heel-Mode, ja, also was ist überhaupt hier los? Also CM Punk, ich weiß, ihr findet ihn alle ganz toll, aber eigentlich ist er doch nur hier und auch nur im Main-Event, ja, weil ich es so will, ja, quasi Punks Main-Event von Reigns Gnaden, abgesegnet so ungefähr. Und alle waren jetzt gespannt, natürlich auch Roman Reigns. Was denn jetzt dieser Gefallen ist. So, alle haben gewartet und dann passiert das, was immer passiert, weil alle auf irgendwas gespannt sind, kommt Rollins und alle sind genervt. Hier waren sie übrigens nicht alle genervt, denn Rollins hat einen relativ großen Pop bekommen bei seiner Entrance. Und die Crowd war eh Chicago-mäßig sehr, sehr wohlwollend. Und naja, als dann Rollins kam, hatte er aber irgendwie auch nicht wirklich viel zu sagen gehabt, außer dass er irgendwie genervt hat und dass er sagte, ich bin sehr gespannt, was Punk denn jetzt zu sagen hat. Also wollte er auch da eigentlich nur die Stimmung noch ein bisschen, ja, zur Spannung bringen. So, irgendwann kam dann Punk auch an den Ring, hat ein bisschen was erzählt und um die Sache kurz zu machen, er hat gesagt, okay, ich sag euch jetzt, was der Gefallen ist, den ich von Paul Heyman möchte. Ich möchte, dass Paul Heyman, dein Wiseman, mein bester Freund bei WrestleMania, in meiner Ecke steht. Heyman bricht emotional zusammen. Rollins lacht sich fast tot. Und Reigns sagt nach einer gewissen Pause der dramaturgischen Spannung, pass mal auf, Wiseman, sag ihm, dass er da vollkommen daneben liegt. Das wirst du natürlich nicht machen. Also los. So, und also ich habe es jetzt ein bisschen zusammengefasst. Das zog sich über ein paar Minuten. Ihr müsst euch jetzt innerlich den nach außen auch transportierten inneren Kampf von Heyman vorstellen. Wie geht er damit um mit den beiden Herzen, die in seiner Brust schlagen? Die Liebe zum Wiseman und auch die Liebe zu seinem besten Freund. Am Ende hat dann Reigns den Druck ein bisschen erhöht und gesagt, Wiseman, nun komm mal hier zu Potte, sag ihm, dass du nicht in seiner Ecke stehen wirst. Eigentlich auch komisch, dass Reigns das fordert, weil es war ja noch ein Gefallen offen. Naja, Heyman sagte dann, nein, mein Tribal Chief, das kann ich nicht machen. Das fand Reigns gar nicht gut, ist so ein bisschen auf, er ist nicht direkt auf Heyman losgegangen, aber er ist ihn so ein bisschen angegangen. Er hat mit der rechten Hand so ein bisschen an Heymans Schulter rumhantiert. Rollins hat sich darüber halb tot gelacht und Punk kam dann seinem besten Freund zu Hilfe. Konnte tatsächlich den Go-to-Sleep ansetzen gegen Reigns. Und das war das Endsegment. Aber Chris, bei Raw ging es ja weiter. Genau. Bei Monday Night Raw hatten wir diese Fehde quasi als Abschlusssegment. Und eröffnet wurde das Abschlusssegment mit jenem Paul Heyman. Und er hat quasi den Elefanten im Raum angesprochen und hat gesagt, okay, ich werde hier mal eines klarstellen. Ich werde für immer der Wise Man von meinem Tribal Chief Roman Reigns bleiben und ich werde auch immer quasi loyal zu einem meiner besten Freunde bleiben, CM Punk. Ich werde keinen von diesen beiden Männern bei WrestleMania betrügen. Unterbrochen wurde er von Seth freaking Rollins. Dieser hat gesagt, du, also deine Situation ist echt ein bisschen verkorkst. Also ich persönlich glaube nämlich, dass du gegen beide irgendwie etwas in der Hinterhand hättest. Denn grundsätzlich kann man es so zusammenfassen, dass sie beide nicht so an einer Freundschaft mit dir interessiert sind, wie du es glauben magst. Also er fasst das mal zusammen. Damals als Roman Reigns bei WrestleMania seinen Titel verloren hat, ist er erstmal, wie es üblich für ihn ist, in eine Pause gegangen. Dich hat er aber zurückgelassen mit der neuen Bloodline quasi, mit Solo Sikoa. Und er kam dir auch nicht zur Hilfe, als sie ihn dann durch das Kommentatorenpult geknallt haben. Und das auch noch vor seinen eigenen Kindern. CM Punk, angeblich bester Freund, als er die WWE verlassen hat, hat er nicht nur dich verlassen, er hat sogar zeitgleich versucht, diese Company zu beerdigen. Lieber Paul, deswegen ist das natürlich eine Situation, die für dich ziemlich blöd ist, aber ich habe da so eine Idee, ich könnte dir die Entscheidung abnehmen und dich einfach ausschalten aus diesem Main Event. Oh, denn Roman Reigns ist nicht hier, CM Punk ist angeblich auch nicht hier, das heißt, ich könnte dich mit einem richtig schönen Stomp einfach eliminieren. Da ist halt nur die Frage, wie viel es wert ist. Ja, da hat er dann ein bisschen so gestoßen. Da ist Heyman dann etwas wütend gekommen und hat gesagt, dass er ihn gefälligst nicht anfassen soll. Rollins hat dem aber nicht nachgegeben, hat ihn dann weiter Richtung Ringecke gestupst, gestoßen. Und dann kam CM Punk. Es gab einen Brawl. Da wollte CM Punk einen Stomp seinerseits ansetzen. Der Kopf von Rollins lag auf den Stahltreppen. Rollins konnte aber in den Ring. Und hat CM Punk quasi ein bisschen gebaitet und ihn selbst dann in den Stomp verpasst. Heyman hat ihn dann in perfekter Stomp-Position, CM Punk wollte er trösten. Rollins setzte den Stomp an, hat ihn aber absichtlich daneben gesetzt und dann einfach nur gesagt, dass jetzt Heyman ihm etwas schuldig sei. Und ja, mit diesem Segment und dieser Aussage ging dann Monday Night Raw zu Ende und ja, diese Trilogie quasi, dieser Fehde hat ihr ja, vorzeitiges Ende genommen, da wird sicherlich noch was passieren, aber für WrestleMania ist da ja viel passiert und ich meine zusammengefasst, ich weiß nicht, ich würde schon mal in die Analyse gehen, lieber Andy, es tut sich da schon was, ja, und ich wollte irgendwie ungern diesem Match so negativ gegenübertreten. Also am Anfang war es bei mir vielmehr diese Tatsache, dass ich so unglücklich war mit den Gerüchten, dass man einen Triple Threat überhaupt plant, weil es ja quasi um nichts geht. Und der Störfaktor Seth Rollins, der dazukommt. Schau, ich persönlich finde, er hat bei SmackDown ziemlich gestört. Hier bei Raw, finde ich, war das gar keine so schlechte Promo, auch wenn es quasi diese Seth Rollins-Manier war, wo er jedes Wort in die Länge zieht, was sehr unangenehm war und mühsam zuzuhören. An sich machte es ja nicht schlecht. Ob er weiterhin irgendwie so eine, ob es einen Grund gibt, wirklich, dass er im Match ist, ich würde mal noch immer behaupten, nein, aber man schafft es ja zumindest hier sowas wie eine Geschichte zu erzählen. Ich bin mir nicht sicher, ob Rollins versteht, wie irgendwie Schulden entstehen. Aber gut, das hat er sich da jetzt erarbeitet. Und man kann mit so einer ja, dunklen Wolke vielleicht über dieses Triple Threat Match nach WrestleMania gehen und schauen, was passiert. Also das ist ja immerhin mal etwas, wo man sagen kann, okay, es ist jetzt nicht einfach nur eine Win-Loss-Geschichte, sondern es wird wohl eine Entscheidung von Paul Heyman geben Richtung einen dieser drei Superstars, ja. Weil Seth hat ja hier quasi angedeutet, dass die anderen beiden nicht so loyal und fair ihm gegenüber waren. Und wir in Zukunft vielleicht mit Seth Rollins einen weiteren Paul Heyman-Guy bekommen. Aber alles in allem fand ich mal bei Raw es nicht so schlecht. Bei SmackDown fand ich natürlich die Arbeit von Paul Heyman unglaublich. Also das ist wirklich große Kunst, wie er das gemacht hat. Und man kauft es immer ab, dass es eine schwierige Entscheidung ist. Zuletzt, auch wenn das Ganze logisch ist, ich hätte mir beim Favor vielleicht etwas Krasseres erhofft. Auch wenn es Sinn macht. Aber so, ja, ich möchte, dass du an meiner Ringecke stehst. Da bin ich so, okay, wieso nicht ein Titelmatch oder irgendwie so, keine Ahnung, du musst Roman Reigns verlassen und jetzt mein Wise Man werden, sondern steh einfach hinter mir. So, da sage ich, okay, ja, mache ich und dann bin ich wieder der Wise Man von Roman Reigns. Aber gut, alles in allem, muss ich sagen, war es nicht so schlecht und das Match hat wirklich ordentliche Segmente bekommen. Nur, ich weiß nicht, ich werde so das Gefühl nicht los, dass ich da nicht reinfinde irgendwie. Es ist so, entweder wird es überschattet ein bisschen von Cena und Cody oder es hat irgendwie für mich zu spät angefangen. Alles in allem aber waren das ganz ordentliche Segmente, muss ich sagen. Da würde ich den Ball gleich mal aufnehmen, sofern mein Gehuste das zulässt. Also, ich finde, du hast es, einen Satz hast du gesagt, der mich getriggert hat oder beziehungsweise der genau das ausgedrückt hat, was ich eigentlich auch noch ein bisschen ausführlicher dargestellt hätte. Du hast gesagt, na, passt das oder reicht das, um Rollins in das Match reinzubringen? Ich weiß nicht, aber man hat es eigentlich ganz gut gemacht. So ungefähr hast du es gesagt. Genau. Und das bringt es auch tatsächlich auf den Punkt. Gerade also bei SmackDown war es eine Katastrophe. Also bei SmackDown war Rollins, also das war way beyond go away heat. Das war der letzte Husten, was Rollins da gemacht hat. Das war auch durch nichts zu rechtfertigen. So nach dem Motto, ja, Rollins ist ein guter Worker, deswegen schreiben wir ihn in das Match. Da, ich habe es letzte Woche gesagt, ich habe es die Wochen davor gesagt, ich sage es wieder, bei SmackDown schrie alles nach einem Singles-Match. Aber sowas von. Da hat Rollins noch mehr gestört als sonst, muss man sagen. So bei Raw gebe ich dir recht, Chris, da hat man dann versucht, und da ist auch schon, sag ich mal, die ganze Tragik drin, man hat versucht, wirklich versucht, wird hier betont von mir, man hat versucht, Rollins irgendwie ein bisschen Relevanz zu geben und ihn in dieses Match reinzubringen. Ich verstehe, dass dieser Versuch A gemacht wird und dass B ihn einige auch kaufen. Das ist auch nicht schlecht gemacht, das ist es okay, aber es ist für mich immer noch, es wirkt wie ein verzweifelter Versuch, das jetzt hier auf der Zielgeraden noch irgendwie Richtung Relevancy zu bringen. Auch, du sagst es schon, ja, vielleicht weiß der gute Rollins nicht genau, wie ein Gefallen entsteht, denn das, was Rollins da gesagt hat, könnte man auch gelinde gesagt als Erpressung bezeichnen, nach dem Motto, also, tu mir einen Gefallen, sonst kriegst du einen Stomp. So, also eigentlich ist das fast die lupenreine Definition von Erpressung. Aber egal. So, dass hier jetzt quasi ein neuer Gefallen kreiert wird, ist irgendwie okay. Das kann man auch als WWE-Publikum nachvollziehen. Das kann man storyline-mäßig verarbeiten. Und das ist auch okay vor WrestleMania. Aber mich nimmt es wirklich gar nicht mit. Überhaupt nicht. Was will denn Rollins jetzt erreichen? Will Rollins jetzt wirklich erreichen, dass Heyman bei ihm in der Ecke steht, als den Gefallen, der jetzt noch eingelöst wird? Das wird ja dazu führen, dass Heyman in jedem Fall wortbrüchig werden müsste, so oder so. Also entweder er wird jetzt Rollins gegenüber wortbrüchig, dem er gegenüber eigentlich nie ein Wort gegeben hat, oder er hat Angst vor dem Stomp und geht in Rollins Ecke, dann wird er Punk gegenüber wortbrüchig. Was er Reigns für ein Wort gegeben hat, wissen wir nicht, außer seine bedingungslose Liebe offenbar. Aber vielleicht ist das dann auch schon ein Wortbruch, wenn er dann eben nicht an Reigns Seite steht. Also ich verstehe schon, dass man hier die Geschichte des Heyman in allen Zwickmühlen erzählen möchte. Und Heyman macht das auch, also so großartig macht Heyman das. Das ist also, eigentlich ist Heyman der Star dieser Storyline, muss man ganz deutlich sagen. Und die drei sind deutlich. Nur, bitte? Ganz deutlich ja. sogar. Und die drei, also das ist auch irgendwo schlimm. Also Heyman muss immer derjenige Aspekt sein, der ein Match stark macht. Er darf nicht der Aspekt sein, um den ein Match sich dreht. Und genau diesen Aspekt hat er für mich nach Raw eingenommen. Das wirkt jetzt wie drei Kindergartenkinder, die in der Sandkiste sich zanken, wer als nächstes mit dem Mädchen spielen darf, so nach dem Motto. Und alle gucken sich jetzt den Kampf an, aber nicht um den Kampf zu sehen, sondern um zu gucken, wer als nächstes mit dem Mädchen spielen darf. Sprich, was dann mit Heyman passiert. Und das ist A, ein bisschen gefährlich, weil Heyman als Tribal Chief Sprachrohr und Begleitung, damals übrigens auch bei Punk, überragend war, aber jetzt für mich eine Stufe zu hoch steht und mal sozusagen ein großartiges Match, ich bleibe immer noch dabei, ich meine das Singles-Match, Reigns gegen Punk, wo Heyman auch prägnant gewesen wäre, aber nicht unbedingt aus der schmückenden Beiwerkrolle hätte hinaustreten müssen, dass man jetzt, um Rollins relevant zu machen, Heyman ein bisschen überholt, was zu Kosten des Matches gehen kann, zumal ich, also nicht muss, aber kann, für mich geht es das auch tatsächlich zu Lasten des Matches. Und vor allen Dingen zieht es mich überhaupt nicht in seinen Bann. Also ich fand das Segment, also ich fand SmackDown, fand ich großartig. Ich dachte nur, komm, pack Rollins raus, dann ist das ein geiles Segment. Aber bei Raw war Rollins ja der prägende Faktor. Chris, was meinst du? Können wir uns mal drauf einlassen? Geht Heyman jetzt in die Ecke von Rollins? Und wenn ja, wo soll da Heat generiert werden dadurch? Ja, ich habe lang nachgedacht, ob das etwas wäre, was ich sehen wollen würde. Ich wollte fast dazwischen grätschen und dich fragen, so, wo deiner Meinung nach eigentlich Heyman sein müsste. Und da habe ich es mir irgendwie so selbst beantwortet für mich. Er müsste eigentlich bei Roman bleiben. Und weil Roman so genial er geworden ist, es ist halt schon irgendwie im der Faktor Heyman sehr wichtig für ihn. Bei Raw habe ich lange, ist mir etwas in Erinnerung gekommen, bei dieser Promo, wo er die Worte so in die Länge zieht. Ich glaube, der Jens hat das in die Gruppe gepostet, so ein altes Shield. Rollins Interview, als er der Architekt war, glaube ich, in der leeren Arena, wo er eine Promo gehalten hat. Und da, glaube ich, waren sich die Gruppe auch einig, dass das der Rollins ist, den man eigentlich sehr mag. Ja, eher so Promos, die so bösartig sind und ruhig und nicht so ein Gimmick, dass er... No. Ha, ha, ha. Das meinst du genau. Doch nicht ernst. Das, genau das. Und wenn du jetzt Heyman ihn herziehst und ihn quasi als Valet nimmst für Seth, der dann so einen Heel-Turn hat, jetzt möchte ich das nicht mit Reigns vergleichen, aber das war ja irgendwo schon die Rettung für Roman Reigns, seine Karriere. Ja, Big Dog-Zeiten, die waren schon sehr schwierig. Also ich muss mich gerade erinnern, warum ich so viel... Ja, ich habe so Videos geschaut, als ich da in einem Loop bei YouTube gelandet bin, da hat einer mal die WWE-Ära so von 2014 und 20 mal analysiert und da habe ich viel Big Dog gesehen, Roman Reigns, und habe mich daran erinnert, wie katastrophal schlecht das war. Ob Heyman vielleicht so bei Rollins sowas auslösen könnte, ja, weil wir sind uns beide einig, das ist irgendwie, ich wüsste nicht, ob das Wort durchgespielt da passt, aber für mich irgendwie hat er schon alles gemacht und hat wohl sein Gimmick gefunden, ob das jetzt irgendwie ankommt bei den Fans, die singen Sam Theme mit, das ist dann wieder so ein anderes Fass, was man aufmachen könnte mit der John Cena-Aussage bei Cody Rhodes, dass beide vielleicht durch den Theme-Song am Leben bleiben. Und wir dann vielleicht so einen Heel Rollins bekommen, der von Heyman unterstützt wird bei Promos und wir eine neue Facette von ihm bekommen. Ich glaube aber, dass das so Wunschdenken ist und Rollins einfach, er hat sein Meisterstück mit diesem Gimmick gefunden, glaube ich. Ja, das ist so sein erfolgreichstes Werk. Und da kommt, glaube ich, nichts mehr. Deswegen, ein Teil von mir würde es gern sehen, aber ein Teil von mir hat auch Bock auf Heel Punk mit Heel Heyman. Aber trotzdem muss ich dann wieder zu meinem Anfangssatz zurück und sagen, eigentlich muss er bei Roman Reigns bleiben, denn Roman braucht irgendwie mit seinem Aura, die er gewonnen hat, seinen Paul Heyman. Und am Ende wäre es halt quasi dann einfach die Ausgangsposition, die wir haben, dass er beim Tribal Chief bleibt. Aber da ist dann auch wieder kein Twist drin bei Mania. Deswegen tue ich mir sehr schwer, was vielleicht eigentlich dem Match ganz hilft bei mir, weil ich nicht weiß, was passieren wird. Aber ich erinnere mich auch an WrestleMania 38, da hat man das gleiche angeteased ein bisschen mit Roman gegen Brock Lesnar. Da war ja Heyman auch quasi so ein bisschen hin und her. Ich bilde mir ein, dass man irgendwie was angedeutet hat. Ich weiß auch nicht mehr, wie das zu Ende ging, außer dass Roman gewonnen hat. Wenn man ihn aber hier entsprechend einbindet, kann das ein sehr interessantes Finish werden und das Match an sich wird ja auch gut werden. Aber, ich werde nicht lügen, im Bann bin ich nicht. Und irgendwo trauere ich so auch diesem Singles-Match hinterher, da bleibe ich dabei. Deswegen glaube ich, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen auch den Faden verloren habe bei der Antwort, aber ich hoffe, ich habe deine Frage beantworten können. Ja, du hast mir gleich einfach auch eine Gegenfrage gestellt, auf die gehe ich gleich auch nochmal ein. Ja. Also, wir fühlen da, glaube ich, gleich. Ich habe gerade in die Podcast-Überschrift reingeschrieben, mal gucken, ob das jetzt dein Go findet, das muss ich noch ändern, warum Seth Rollins für uns bei WrestleMania immer noch quasi übrig bleibt. So habe ich es reingeschrieben. Kann man das so schreiben? Ich würde es mal einloggen. Okay, perfekt. Denn das würde ich tatsächlich auch daran festmachen, was du mich eingangs nochmal gefragt hast, nämlich, wo würde denn jetzt Heyman eigentlich hingehören? Wo sollte er stehen, in wessen Ecke? Und du hast gesagt, eigentlich müsste er bei Reigns bleiben. Ich würde antworten, es ist mir mittlerweile völlig egal. Es ist mir völlig egal, in welcher Ecke Heyman jetzt steht, weil es verwässert ist. Es juckt mich nicht mehr, in wessen Ecke er steht. Es war mit dem Gefallen, den Punk von Heyman wollte. Kann man darüber streiten, dass er jetzt klug war, dass er Heyman in seiner Ecke wollte und nicht vielleicht ein Championship-Match oder dass er sich komplett von Reigns, wie du sagtest, ja, hätte losmachen sollen. Darüber kann man streiten. Aber es war für mich irgendwie okay, dass Punk sagt, ich will dich, Heyman, in meiner Ecke, weil man da eben diesen Zwiespalt zwischen Heyman, innerhalb von Heyman, zwischen Reigns und Punk storyline-mäßig gut erzählen kann, finde ich. Jetzt wirkt das so, als ob man versucht, noch einen draufzusetzen und wie das so oft ist, wenn man einen draufsetzen will, es geht nach hinten los. Es ist eine totale Verwässerung. Jetzt kommt Rollins auch, haha, du schuldest mir auch einen Gefallen und deswegen ist es jetzt nochmal spannender geworden. Nö, mir ist es seit dem Rollins-Segment sogar völlig egal, wie gesagt, wo der gute Heyman jetzt steht. Weil, und es tut mir jetzt fast leid, also man muss mittlerweile bei uns ja fast Mitleid mit Rollins haben, so wie wir über den herziehen. Aber also Rollins hat es wirklich geschafft, dass diese interessante Frage, die bei SmackDown ja ziemlich spannend aufgeworfen wurde, dass sie für mich mittlerweile völlig Wumpe ist. Ich verstehe aber, und ich möchte jetzt auch nicht als Griesgraben da jetzt immer rüberkommen, ich verstehe, warum viele das bestimmt jetzt total toll finden und sagen, Mensch, sei doch nicht immer so negativ, ist doch super, dass wir da jetzt quasi noch eine Intensitätsstufe höher haben. Ja, more power to you, sagen wir dazu. Wollen wir auch nicht zerreden? Können wir auch nachvollziehen, dass manche das jetzt noch spannender finden? Aber uns catcht es jetzt nicht so und mich lässt es sogar völlig kalt. Es ist wirklich schlimm. Reigns war letztes Jahr, sag ich mal, bei Werk, das mal mehr, mal weniger seinen Sinn hatte. Und der ist es jetzt noch viel mehr und es hat überhaupt keinen Sinn, denn du wirst in 10 Jahren eher über das Match Reigns gegen Punk sprechen, als über das Triple Threat Reigns, Punk und Rollins, es sei denn, die reißen da jetzt die Hütte ab. Das kann natürlich auch sein, will ich überhaupt nicht ausschließen, ich halte es aber trotzdem für nicht so wahrscheinlich, denn es geht, wie gesagt, um die goldene Ananas oder um, was ich am besten nachher noch, Heyman on a Pole Match oder so ein Schwachsinn. Das wäre noch geiler. Er steht in keiner Ecke und hängt über dem Ring oder irgend so ein Mist. Oder er wird irgendwo angekettet. Ich sehe das schon kommen. Genau so wird das sein. Ja, wenn 30 streiten, freut sich der, was weiß ich, da freut sich der Solo vielleicht. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht. Aber das wäre doch eigentlich jetzt fast schon klar. Dass wir also, wenn sie ihn so in einem Shark Cage hängen lassen, oder was? Ja, war irgend so ein Schrott. Also das wäre das Billigste, was du dir ausdenken kannst. Und wenn es erst hieß, Punk will ihn, jetzt sagt Rollins, er will ihn auch und Reigns sagt, übrigens, er gehört zu mir, dann kommt jetzt irgendwie Hunter und sagt, nö, er bleibt jetzt in der Gorilla-Position oder irgend so ein Mist oder wir packen ihn in so ein Shark-Cage oder kleben ihn über dem Ringseil fest oder was auch immer. Also wobei ich glaube, du hast da jetzt, glaube ich, eine Idee reingeworfen, die man umsetzen wird. Ich glaube, ja. Es wird so weit kommen, dass er sich für niemanden entscheidet und beim Main Event kommen alle alleine raus. Die Kommentatoren spielen dann das Spiel, ja, wo ist Heyman? Genau. Und dann kommt er für irgendjemanden raus und greift entsprechend ein und dann haben wir am Ende von Tag 1 einen siegreichen, keine Ahnung, XYZ mit Heyman an seiner Seite. Genau, und in diesem Szenario noch immer noch hinzufügen, er wird natürlich lange mit sich ringeln, also er kommt erst spät im Match raus, also Hälfte ungefähr vielleicht. Ja. Und wenn er da ist, wird er erstmal ewig mit sich ringen, was er denn macht oder auch nicht macht. Das ist das wahrscheinlichste Szenario. Ein auch denkbares Szenario ist, dass man Heyman irgendwie so eine neutrale Ecke verbannt, wie auch immer das passiert. Und die unwahrscheinlichste ist, dass er sich für irgendwas entscheiden wird. Das glaube ich nicht. Weil das wäre ja eine Entscheidung. Und das wäre für den Main Event von WrestleMania ja schon wieder ein Problem. Aber so. Das fände ich dann wieder blöd irgendwie. Ich weil auch. Dieser Gefallen war jetzt, finde ich, gar nicht mal so schlecht inszeniert von WWE. Weil man das schön seit der Survivor Series auch aufrecht gehalten hat. Und das hat tatsächlich auch bei den Fans was ausgelöst. Die waren gespannt, ja. Man hat es geschafft, irgendwas overzubringen, was jetzt kein Titel ist oder so, sondern einfach ein Gefallen. Und dann ist es einfach etwas, was Heyman dann nicht mal macht. Exakt. Theoretisch. Er ist den Gefallen ja immer noch schuldig dann. Ja. Das wäre dann irgendwie schon enttäuschend und auch unlogisch und auch blöd. Sehe ich auch so. Aber ich sage ja, seit Montag ist für mich die Story sowieso irgendwie so ein bisschen den Bach runter. Stichwort verwässert. Also Wasser fließt ja auch in Bächen. Also habe ich da gerade ein grottenschlechtes Wortspiel gebracht. Und ja, es wird jetzt verschlimmbessert werden. Ne? Also WWE wird wie immer, wenn sie einen entdecken, schlachten sie ihn aus. Und wenn sie hier eine Story haben, schlachten sie sie aus. Es war die Favor-Storyline. Was ist denn der Gefallen? Das war okay, weil es Heyman einerseits in den Vordergrund gerückt hat, aber nicht zu sehr, finde ich. Jetzt ist man für mich way over the top. Und es wird in einem dieser von uns dargestellten Szenarien ziemlich sicher enden. Und es wird auch reichen, um Interesse zu generieren. Also ich denke mal, Chris, wir beide werden uns das natürlich trotzdem dann angucken. Und es gibt durchaus genug Matches, die wir weniger interessiert schauen werden als den Main Event. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ne? Aber für uns bleibt eben so ein bisschen, also ich spreche jetzt für dich, bitte grätsch mich sofort weg, wenn ich Mist erzähle. Für uns bleibt eben das Gefühl, dass man es A, vielleicht nicht richtig aufgezogen hat, vielleicht wäre ein Singles-Match besser gewesen und B, dass man es überspannt hat, den Bogen. Und das ist dann eben, es wird immer noch reichen, dass es eines der wichtigsten Matches für Tag 1 ist, also vielleicht sogar das Wichtigste, kann man vielleicht sogar schon sagen, ja, aber es steht für mich so ein bisschen wie viel auf der Road, so ein bisschen die Road der fatalen Chancen, würde ich fast sagen. Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ich glaube, man hätte mit dem Singles-Match gehen sollen und es ist dann eigentlich tatsächlich eine vertane Chance, indem man Rollins da mit hineingibt. Es war, keine Ahnung, Rollins, der war halt irgendwie immer drin. Es war nicht mal, er war von Anfang an drin, aber er hat irgendwie echt keine Daseinsberechtigung. Ich meine, guck doch mal, hättest du ein Singles-Match draus gemacht, du hättest A, den Main-Event von Punk gehabt, in einem Singles-Match, was auch in ein Main-Event gehört. Das ist schon mal eine Grundkonstellation. Dann hättest du Heyman als Zwischenfaktor gehabt, genau zwischen den beiden, die seine Karriere ja, gut, Brock muss jetzt mal außen vor nehmen, aber den beiden, die Heymans Karriere in den letzten 15 Jahren bei WWE maßgeblich geprägt haben. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Mhm. Und da hat ein Rollins schon wieder nichts zu suchen. Also er hat überhaupt nichts da zu suchen. Ja, es ist so, ja. Also dann macht doch lieber ein Singles-Match zwischen Rollins und Zayn, die beiden jetzt nichts, Zayn hat nichts zu tun. Ja gut, Zayn hat nichts, ja. Orton vielleicht jetzt auch nicht, müssen wir mal gucken, darüber reden wir gleich. Aber Alter, Rollins gegen Zayn, das wäre doch was gewesen. Hätten wir noch drüber reden können, entsprechend mit einem charmanten Aufbau oder so. Ach, egal, wir wollen jetzt nicht das rumdoktoren anfangen. Gehen wir lieber durch die SmackDown-Ausgabe. Also den einen großen Aspekt haben wir jetzt abgefrühstückt, nämlich die Geschichte um Heyman, Punk, Rollins und Reigns. Gab ja noch genug andere Sachen, die da passiert sind. Zum Beispiel das Debüt von Rey Fénix. ist so ein bisschen untergegangen. Ne? Also wurde im Vorfeld mal angekündigt. Nur ist es da. Hat gegen Nathan Fraser gewonnen. Ja, keine 8,5 Minuten. Crowd fand es ganz gut, aber weiß ich, Chris, das wirkt irgendwie so mitkadig. Irgendwie finde ich, das haben sie nicht gut gemacht. Es ist eigentlich so eine Copy-Paste-Geschichte mit Penta tatsächlich. Also man hat auch Penta angekündigt damals und ihn einen sehr wohlwollenden Gegner gegeben. Ich muss sagen, ich erinnere mich gerade nicht an den ersten Gegner tatsächlich, aber nicht so wichtig. Es war auf jeden Fall so ein Match, das war gut. Problem ist, warum wartest du nicht auf so die erste SmackDown-Ausgabe nach WrestleMania? Genau. Da sind die Fans alle heiß. Weil so gehst du unter, weil das war ja eine Ausgabe, du wirst ja noch drüber sprechen, da ist echt verdammt viel passiert. Ja, mit Orton und Owens und mit Stratton und Charlotte und dem Endsegment, da gehst du unter. Und das war irgendwie blöd. Finde ich schade. Das Match gegen Fraser, ich habe es mir angeschaut. War auch nicht so geil, ne? Ja, ein paar Unstimmigkeiten. Ich glaube, der gute Ray war wahrscheinlich auch ein bisschen nervös, aber ich möchte dem Ganzen eine Chance geben, weil sie haben mit Penta verdammt gute Arbeit gemacht. Das war grundsätzlich bis letzte Woche sehr, sehr gut. Und ich finde es geil, dass man sie auch im Moment trennt. Und in Zukunft hast du natürlich die Option, okay, mach mal erstmal einen Singles-Run der beiden, dann kann man sie ja noch immer gegeneinander stellen oder miteinander im Tag-Team. Finde ich also sehr, sehr gescheit von WWE, sie zu trennen. Aber das Debüt von Phoenix, da hat man ihn... Ja, ich weiß nicht, warum man nicht gewartet hat, ehrlich, das bringt gar nichts, das hier macht echt gar keinen Sinn, deswegen eher so ein Debüt, wo ich enttäuscht bin tatsächlich und man ihm keinen Gefallen getan hat. Ja, denke ich auch, also wo du angesprochen hast, man hätte ihn, also zur Not hättest du ihn auch bei Raw After Mania debütieren lassen können, ja, das juckt doch überhaupt keinen mittlerweile, wer wo wann wie debütiert, hättest ihn auch danach dann zu SmackDown schieben können. Gut, vielleicht wäre er da auch untergegangen, aber das wäre zumindest irgendwie, bei Raw After Mania wollen die Fans eigentlich alles feiern und da sind sie auch meistens gut drauf und dann hätte man da das machen können. Hier ist es tatsächlich, gerade im Vergleich zu dem, was noch kommt, doch deutlich untergegangen. Ja, was ist noch passiert? Auch in die Kategorie jetzt eher... Ja, weiß ich nicht so, wie man es einordnen soll, aber eher wohl belanglos, könnte aber doch noch eine Relevanz haben für das, was später kommt. Nämlich LA Knight gegen Tama Tonga. War ein ganz normales Singles-Match, es ging um nichts, hat LA Knight gewonnen, aber es gab Versuche von Solo in dieses Match einzugreifen, was aber nicht zum Erfolg geführt hat. Ich würde das Ganze hier schon mal zusammenfassend besprechen mit einem Match, das später stattfand, nämlich Jacob Fatu gegen Braun Strowman. Das war das Number One Contender Match um die US Championship. Last Man Standing Match, immer so eine interessante Sache bei WWE. Bei diesen beiden hatte ich da aber gar kein Problem mit, denn wenn man sich mal diese Fehde so anguckt, das ist schon eine der coolsten und intensivsten Fehde, die WWE in letzter Zeit gebracht hat. Die beiden profitieren schon voneinander. Klar, jetzt kann man sagen, Strowman hat Jacob ein bisschen jetzt midcard-mäßig runtergezogen. Man kann aber auch sagen, dass Jacob auch ein bisschen mit dafür verantwortlich ist, dass Strowman wieder an Standing gewonnen hat. Ich weiß nicht so genau. Ich weiß nur, dass die beiden, finde ich, ziemlich gut harmoniert haben. Vor allen Dingen, weil sie auch immer sehr, sehr stiff zu Werke gegangen sind in der Vergangenheit. So auch hier. Also die haben da schon eigentlich alles rausgeholt, was sie haben. Sie haben außerhalb des Rings sich geprügelt. Stühle wurden eingesetzt, Mülltonne eingesetzt, dann der Braun Strowman Spear Bodycheck gegen Jacob durch die Barrikade außerhalb des Rings. Dann war es ein Suplex intensiv, der außerhalb des Rings durch so eine Tischbarrikade ging. Und dann noch der Move durch den Tisch im Ring, der dann auch den Ten Count sozusagen durchgebracht hat. Flott, ja, also für ein Last Man Standing Match hat es mir ziemlich gut gefallen, weil die beiden es eben auch zusammen, finde ich, drauf haben. Die Frage ist nur, was hat das jetzt zu bedeuten? Also Strowman wird wohl erstmal jetzt durch sein. Aber Jacob hat jetzt ein Match um die US Championship. Chris, was meinst du? Wird man das nutzen, um Solo gegen Jacob zu inszenieren oder LA Knight gegen Jacob bei Mania? Also, ich bin tatsächlich irgendwo überrascht. Ich habe hier fast nichts kommen sehen in der Art. Also, dass jetzt Jacob Fatu ein Championship-Match hat gegen LA Knight, das ist natürlich ein Brett. Also, es wird doch irgendwie wenig Sinn machen, wenn jetzt Jacob Fatu gegen LA Knight bei WrestleMania antritt und dort kostet dann Solo Sikoa Jacob den Titel, oder? Das wäre irgendwie so, dann kannst du natürlich die Fehde voranbringen. Dann hast du ein Mania-Match aufgebaut dann, ja. Ja, für das gerade über die Bühne gegangen ist. ich weiß nicht, weil diese Unstimmigkeiten, die hat man ja nicht umsonst reingebracht. Klar, also es ist, Romania ist ja so irgendwie eigentlich der Ort, wo man Sachen beendet, aber meistens ist es ja eigentlich der Start für viele Match-Serien tatsächlich, zumindest war es das früher so. Gibt ja auch meistens dann WrestleMania Backlash, keine Ahnung, ob das noch immer eine Sache ist. Schau, ich habe gar kein Thema. Also LA Knight gegen Jacob Fatu ist ja eigentlich auf dem Papier sehr interessant. Das ist frisch und Jacob bekommt ein Titelmatch, ist ja natürlich klar, für wen ich dann bin. Man hat sehr schön aufgebaut. Also Strowman, muss ich sagen, ich finde es irgendwie schade. Eigentlich hast du eine super Fehde gehabt für Mania. So Strowman gegen Fatu in einem Last-Man-Standing-Match bei Mania Tag 1 oder Tag 2. Das ist so ein perfektes Match, wenn du so einen toten Spot füllen müsstest, weil ich glaube, dass die Fans dann trotzdem wach halten können. Vor allen Dingen, lass das Match 3-4 Minuten länger gehen, hättest du es bei Mania auf die Karte packen können fast. Locker, locker. Also das ist so, tut mir ein bisschen leid auch für Strowman. So ein heimlicher Held der letzten Wochen, hat mich sehr an seine Fehde mit Roman damals, als noch Roman der Big Dog war, erinnert. Das war für mich die beste Fehde von Roman und auch sein bestes Werk. Die beiden hatten eine so tolle Harmonie und deswegen war das hier eigentlich tatsächlich WrestleMania würdig. Deswegen glaube ich tatsächlich, es wird so sein, LA Knight gegen Fatu, weil du willst jetzt nicht ein Triple Threat Match draus machen, weil dann ist es so irgendwie inflationär, glaube ich, ist das richtige Wort in dem Fall. Antiklimatisch, klar, du kannst das machen. Ich glaube, den Fans wird es grundsätzlich egal sein, ob da 4, 5, 6 Triple Threats sind auf der Card. Aber ich denke, WWE wird es hier bei einem Singles Match behalten und Solo wird dann Jacob den Titel kosten und wir gehen mit dieser Fehde, die bei Mania quasi anfängt, in den Sommer hinein und die beiden kulminieren dann beim SummerSlam oder man erledigt es sofort bei Backlash, keine Ahnung. Ich fände es grundsätzlich irgendwie ja, blöd tatsächlich. Also, oder Fatu gewinnt das Ding einfach, Solo ist einfach nur da und dann gibt es ein US Championship Fehde zwischen Fatu und Solo Sikoa. Ja. Alles in allem, glaube ich, hat man einfach die Reihenfolge ein bisschen kaputtgeschlagen und die Fehde, die es würdig ist, im Moment tatsächlich hier beendet. Deswegen tut es mir auch leid um Strowman. Ich bin noch immer nicht sicher, ob man den richtigen Weg geht mit Jacob. Ich bin da noch immer nicht zufrieden. Also ich glaube, das merkt man auch über die letzten Wochen. Und ich bin bei diesem, wenn wir über etwas sprechen, wo ich echt Schwierigkeiten habe, eine Meinung zu bilden drüber, ist das hier immer ganz oben. Weil ich echt nicht weiß, was ich auch sehen wollen würde. Es ist so ein richtig schwieriges Konstrukt. Oh ja, ich weiß es. Das Match, was wir bei SmackDown bekommen hatten, hätte ich gerne bei Mania gesehen. Der Rest bin ich nicht so ganz noch d'accord. Aber die Zukunft, wenn die beiden eine Fehde haben, bin ich ja noch immer gewillt, diese mir anzusehen. Also ich habe mir eben gerade deine möglichen Ideen mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die zweite, die du angesprochen hast, das wäre die, der ich eher zu neige, aber noch mit einem kleinen anderen Storyline-Zungenschlag drin. Ich würde es für richtig halten, wenn Solo LA Knight den Titel abnimmt. Aus tausend Gründen. Aber Solo ist ja nicht im Match, oder? Jacob. Entschuldigung. Ja. Ach, was rede ich denn? Wenn Jacob LA Knight den Titel abnimmt. Mhm. Weil LA Knight ist jetzt nicht der Allerschlimmste, aber er ist auch kein großartiger US-Champion. Also er ist besser als Nakamura und er ist besser als manch anderer. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber das haben wir vor langer Zeit angesprochen, vor 2 Jahren ungefähr. Anderthalb Jahren, ich weiß nicht genau wann. du hast bei LA Light den Peak einfach verpasst. So. Mhm. Und hättest du viel früher ihm den Titel geben müssen, hätte man noch viel mehr draus machen können, zumindest ist viel mehr das Momentum noch mitnehmen können, ist vorbei. So, er ist jetzt immer noch besserer US-Champion als manch anderer, aber allein die Tatsache, dass er damals den Titel gegen Nakamura verloren hat, um ihn dann wieder zurückzuholen, zeigt, dass man sich da absolut nicht sicher ist, was du da jetzt überhaupt weder mit LA Knight noch mit Nakamura noch mit dem US-Gürtel machen willst. So, also ist die Situation um den US-Gürtel auch nicht ideal. So, das ist dann der Eindruck, der sich aus dem Booking für den geneigten Betrachter ergeben muss. So, also lass von mir aus Jacob den Titel gewinnen. Das ist gut, Jacob, da bin ich vollkommen bei Chris. Man hat bei Jacob Booking-mäßig einen Weg eingeschlagen, über den man durchaus diskutieren kann, ob der richtig ist oder nicht. Chris und ich sind da immer noch durchaus ein bisschen Zweifeln behaftet, aber es ist jetzt, wie es ist. Wie gehst du also mit der Situation jetzt am besten um? Lass sie den US-Titel gewinnen. Einfach nur, damit der US-Champion ist? Nö, das wäre wohl auch für Jacob ein bisschen zu mau. Aber du kannst nach dem US-Titelgewinn, ob jetzt Solo mithilft oder nicht, ob er vielleicht sogar gegen ihn agiert. Das wäre schon wieder doof. Das wäre nicht in mein Szenario passend auf jeden Fall. Aber du kannst Jacob den Titel gewinnen lassen. Und dann kannst du die alte Bloodline oder die alte neue Bloodline, die Bloodline 2.0, die kannst du dann bitte auch erstmal wieder vereint lassen. Dann ist quasi alles wie vor der Survivor Series, nur dass die Rollen zwischen Solo und Jacob vertauscht sind, dass Solo jetzt der Chief ist und dass Jacob jetzt der Chief ist und Solo sich unterordnen muss. Und das kannst du von mir aus gerne noch ein paar Wochen bis Monate so ziehen. Dann hast du die Bloodline, Jacob führt das ganze Ding an und Solo grummelt mal mehr, mal weniger mit sich und dann lässt du es irgendwann langsam aufbauen, dann lässt du es ein bisschen hier sticheln, dann irgendwann lässt du es kulminieren und dann hast du eine Fehde, über die man sich bitte noch ein paar bessere Gedanken machen muss jetzt, wie man es denn genau macht. Aber das wäre für mich das Beste. Mhm. Du musst nicht immer, das sagen Chris und ich ja ganz oft, du musst nicht immer Stables auseinanderreißen, um irgend so ein dusseliges Showdown-Match zu bringen. Das ist nicht immer gut. Lass es doch ein bisschen länger laufen. Denn die Bloodline ist für alle Beteiligten, die drin sind, also der Bloodline 2.0, ist das gut. Auch geil, die Bloodline, die Original Bloodline hat sich nach dem Sieg bei der Series eigentlich auch komplett aufgelöst. Also interessiert keiner mehr, was der andere macht mittlerweile. Das finde ich auch übrigens vollkommen blöd, dass man das so gemacht hat. Aber bei der Bloodline 2.0, die brauchen sich tatsächlich, glaube ich. Und deswegen wäre das für mich der ideale Weg. Also Jacob bitte gewinnen lassen. Mhm. Solo bitte noch nicht irgendwie negativ da eingreifen lassen, sondern ihn so ein bisschen vor sich hin grummeln, um dann, SummerSlam wäre vielleicht gar nicht so blöd, von mir aus auch noch ein bisschen später, Solo gegen Jacob um den Titel oder auch als normales Singles-Match. Du kannst ja dafür sorgen, dass Solo der Grund ist, dass Jacob ihn irgendwie verliert, den Titel. Also irgendwie kannst du es ja aufbauen, aber lass Jacob jetzt mal bitte gewinnen. Das wäre, glaube ich, das wäre schon gut. Und lass die Bloodline vor allen Dingen wieder 2.0 sich erstmal finden. Alles andere wäre, da bin ich vollkommen bei dir, das wäre too rush, das wäre blöd und wird, glaube ich, keinem wirklich was bringen. Egal, wer gewinnt. Yo! Chris hat es angesprochen. Ist viel passiert und ein Segment, über das viel gesprochen wurde, auch wir werden jetzt drüber sprechen und ich bin sehr auf Chris Meile gespannt. Bevor ich Meile dazu sage, würde ich nämlich seine hören. Es geht um Charlotte Flair und Tiffany Stratton. Ein Match, das Chris und ich von Anfang an für wrestlerisch ausgesprochen interessant gehalten haben, das uns aber aufbautechnisch nicht ein einziges Mal A interessiert, noch B irgendwie von den Socken gehauen hat. Da ist nichts wirklich Spannendes gelaufen. Es war rumgebitsche, es war rumgezeter, es war boring. Teilweise, hat Chris auch schon angemerkt, wurde wohl gerade von Lotte so ein bisschen vom Skript in der Vergangenheit schon abgewichen. Tiffany konnte da nicht so richtig mit umgehen manchmal. Also, da war wohl auch im zwischenmenschlichen Bereich nicht alles gut. Und dass das offenbar tatsächlich so war, haben wir dieses Mal bei SmackDown gesehen. Es war das übliche, ich sag's auch so, belanglose Rumgebitsche. Bis mal wieder vom Skript abgewichen wurde. Eingangs nach allem, was man wohl gehört hat, Chris, bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch mitbekommen habe, eingangs wohl wieder von Lotte. Lotte soll so ein bisschen off-script gegangen sein und Tiffany hat es beim ersten Mal wohl hingenommen. Beim zweiten Mal sagte sie, nein, ich muss jetzt dagegen halten. Also allein schon dieses, ich muss jetzt dagegen halten, darüber kann man stundenlang diskutieren. Auf jeden Fall hat sie dagegen gehalten und off-script Charlottes Familiensituation zum Thema gemacht. Nicht nur dahingehend, dass sie immer im Schatten ihres Vaters stehen würde, gähn, langweilig, schnarch, sondern, dass sie ja ehemäßig 0-3 dastehen würde und auch ziemlich allein wäre und eigentlich nur aufgrund von Vetternwirtschaft hier ganz nach oben gekommen ist. Übrigens müsste man mal nur vergleichen, was Lotte gemacht hat, damals, als sie so alt war wie Tiffany, und was Tiffany Stratton jetzt in ihrem Alter schon alles erreicht hat. Also da wurde mal ordentlich Saures gegeben. Das wollte Lotte nicht auf sich sitzen lassen und hat dann auch noch tatsächlich den guten TV Kaiser ins Spiel. Ich habe nicht genau akustisch verstanden, was sie gesagt hat. Sie gesagt, pass mal auf, was dein TV Kaiser macht? Oder was hat sie denn da genau gesagt? Ich habe es beim fünften Mal hören nicht verstanden. Sie hat gesagt, that's why Kaiser was in my DMs oder so. Ah, okay, verstehe. Sie hat also angedeutet, dass er gerne Kontakt zu Lotte gesucht hat. Okay. Kaiser ist ja auch jetzt schon deutlich über 30. 31, 32, okay, nicht deutlich, aber er ist über 30. Lotte ist Ende 30. Okay. Also Lotte deutete an, dass TV Kaiser so auch so ein bisschen bei ihr hinterher gewesen ist. So, es gab einen riesen medialen Tohuwabohu deswegen. Jeder hat sich dazu geäußert, sogar Ric Flair, der sagte, er will sich nicht äußern, um sich danach ausführlich zu äußern. Und das letzte Wort, das letzte aktuelle Wort ist wohl von Tiffany gekommen, die sich dahingehend geäußert hat, ja, das war schon intensiv, aber eigentlich haben wir doch jetzt das geschafft, was wir wollten, das hat Ric Flair auch gesagt, alle reden über das Match und sind jetzt richtig gespannt. So, Chris, da spiele ich den Ball mal zu dir rüber. Nope, haben sie nicht geschafft. Was? Kann ich vorweg sagen, ja. Ist ja ätzend, dann können wir wieder gar nicht diskutieren, weil für mich ist es genau das Gleiche. Das Match könnte mir nicht egaler sein. Ich interessiere mich einen Scheiß für dieses Match, auch nach dem Segment. Aber weil du es gleich so rausklagen hast, muss ich es auch rausklagen. Jetzt gebe ich dir natürlich erstmal das Wort, um das zu erklären, und dann komme ich. Also in der Vergangenheit ist es ja so, ich hab mich ja immer dafür ausgesprochen, wenn ein bisschen Real-Life-Faktoren reinkommen in Fäden, wenn sie nicht cringe sind. Ja, bei Cody immer den Papa mit hineinzunehmen, davon habe ich genug. Ja. Aber Charlotte war ja mehrmals schon in Situationen noch mit Becky Lynch, wo dann so ein Segment in die Hose gegangen ist, dieses Titelwechselsegment, wo sie den Titel hat fallen lassen, ist so ein Beispiel. Aber es hat irgendwie damals für mich grundsätzlich sehr gut funktioniert. Da habe ich dann Hype bekommen. Und als ich habe da bei X gelesen, dass das irgendwie aus dem Fugen geraten ist, war ich so, okay, geil, das schaue ich mir jetzt an, denn das kann die Rettung sein. Und dann habe ich es mir angeschaut und, boah, war das ein Autounfall. Also, ich meine, das hat ja auch damit begonnen, dass Charlotte mit den Fans in Chicago überhaupt nicht klargekommen ist. Ja? Die haben sie ja total aus der Fassung genommen und sie hat einfach ihr Skript dann einfach aufgegeben. Ja, sie hat gesagt, okay, ja, passt, wenn ihr nicht zuhören wollt, dann soll Tiffany weitersprechen. Die hat dann das Skript, glaube ich, kurzzeitig auch eingehalten, bis dann Charlotte sie gemockt hat. So, da war es für mich vorbei. Da war für mich das Segment tot und schuld dran war auf jeden Fall Charlotte. Ja. Dieses Stimmen nachmachen, das war wirklich für jemanden, der so routiniert ist eigentlich. Und ich bin, glaube ich, einer der wenigen tatsächlich, ich bin grundsätzlich irgendwo ein Charlotte-Fan, weil die Matches einfach alle großartig sind und sie es ja hin und wieder auch schafft, so einen Real-Life-Faktor gut hinzubekommen. Hier hat sie total versagt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Also es kann sein, dass diese Geschichte mit Andrade sie etwas auch fertig macht mental. Hat sie auch bei einer TV-Show so mitgeteilt, ja, da sind noch Tränen geflossen und da möchte ich auch nicht weiter drauf eingehen, ist privat. Aber sie hat hier das Segment verloren und als routinierte Frau, die wirklich, wie gesagt, bekannt ist für großartige Fäden, war das ein totaler Reinfall. Und dann hast du auf der anderen Seite eben Tiffany Stratton, wo ich halt da diesen berühmten Brass Ring, der immer erwähnt wurde, da muss ich sagen, den hat sie nicht graben können. Ja, es ist halt irgendwo, diese Promo-Fähigkeiten von ihr, die sind leider im Moment nicht gut genug für mich persönlich. Und das, was ich finde, sie letzte Woche ganz gut gemacht hat, war, sie hat das Skript nämlich eingehalten, aber das Segment ist eben dadurch gestorben, dass Charlotte irgendeinen anderen Blödsinn gelabert hat und sie darauf nicht eingegangen ist, weil sie das Skript beibehalten hat. Hier hat sie dann gemerkt, okay, weißt du was, das ist doch dämlich. Ich meine, ich kann jetzt nicht mein Segment weitermachen, während sie hat ja nicht mal darauf geantwortet. Das war in dem Fall wiederum gut. Aber sie hat da halt, ja, ein bisschen wahrscheinlich über das Ziel hinausgeschossen. Schau, das kann eigentlich grundsätzlich gut funktionieren. Du brauchst halt jemanden, der das gut rüberbringt. Wenn da jetzt Becky Lynch stehen würde, glaube ich, wäre das ein Hammer-Segment geworden, auch wenn natürlich Privates privat bleiben sollte. Aber wir sind bei der WWE, das macht man schon oft genug. Nur Tiffany konnte das nicht. Und dann hast du einen absoluten Autounfall von diese Stimmen nachmachen. Dann Tiffany, die schnell sagt, ja, du bist 0-3 und ich werde dich besiegen. Und dann rollt sie sich aus dem Ring schnell. Und Charlotte, die dann so, oh Mann, das war so unangenehm. So, ja, und deswegen ist Kaiser in meinen DMs. So, weißt du, das Wort DM ist für mich, das ist halt so wirklich, wenn du 14 bist, ja, sagst du sowas. Deswegen, nee, das Segment hat es kaputt gemacht. Das Match ist tot. Also ich weiß nicht, was genau hier los ist und was hier passiert ist. Ich würde sehr gerne wissen, wo es gestorben ist, dieses Segment, und warum Charlotte, also Charlotte hat hier total versagt, das ist crazy, ja, weil Tiffany ist ja noch sehr, sehr jung und in ihrer ersten Regentschaft, man, Charlotte ist super lang dabei und hätte das eigentlich anders machen müssen, deswegen für mich ein katastrophales Segment, ein absoluter Autounfall und es reiht sich eigentlich in dem ein, was wir die Wochen sagen. Man hat sich nicht gut vorbereitet. Man hat irgendwie so eine Fehde hergenommen, die es hätte nicht sein müssen. Ich glaube, wir haben uns beide, glaube ich, ich glaube, du hast mir zugestimmt, mach draußen einen Wettkampf. Ja? So Charlotte kommt und sagt, Schub, pass auf, du bist hübsch, du bist jung, du bist athletisch, aber ich bin besser als du. Und das werde ich dir beweisen. Und dann geh auf diesen Athletik, beat the clock. Wer kann die meisten Push-Ups und so weiter? Wer kann den schönsten Moonsault? Man hat von Anfang an erstmal auch Trish Stratus random mit hineingenommen, wo Charlotte dann warten musste. Hat sie dann ständig attackiert. Und dann wurde es, wie du gesagt hast, tut mir auch leid, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber wir machen es beide, dieses Herumgebitsche bei dieser Fehde und auch bei dieser Naomi und Jade Cargill-Sache, das ist so unnötig und dämlich. Und sie haben es tatsächlich geschafft, wo ich jetzt nicht mal mehr dran glaube, dass sie mit dem Match das Ganze retten können. Sie können es, glaube ich, nicht mehr retten, weil was ist das? Das geht nicht. Und ich meine, das Einzige, worauf man sich hier noch freuen kann, ist zu sehen, wie die beiden miteinander interagieren werden. Das könnte eine stiffe Geschichte werden. Die werden sich wahrscheinlich eh ausgesprochen haben. Triple H wird auch sagen, schauen wir, dass das nicht aushartet. Das ist das einzig Spannende. Der Rest, muss ich sagen, tatsächlich war echt nicht genügend. Und das ist super schade. Und vor allem irgendwo auch für mich total enttäuschend bei Charlotte Flair, von der ich mir viel mehr erwartet habe und man auch erwarten hätte müssen. Also das war ganz, ganz schlimm. Also ist natürlich wieder doof, dass wir da einer Meinung sind, aber wir haben das ja schon seit längerer Zeit angesprochen, dass hier es im zwischenmenschlichen Bereich offenbar auch Antipathien gibt. Das muss jetzt nichts Schlimmes sein. Die gab es bei Shawn Michaels und Bret Hart. Es gibt unzählige andere Beispiele, wo es im zwischenmenschlichen Bereich haperte und wo es trotzdem im Ring einigermaßen funktioniert hat. Das gibt es auch im Fußball alle Nase lang. So. Aber es ist dann problematisch, wenn die Professionalität leidet. Und ich sage also gerade das Beispiel Shawn Michaels und Bret Hart, das war eine ganz andere Zeit. Das kann man heute nicht mehr als Beispiel zwingend heranziehen, denn WWE legt großen Wert auf durchorganisierte Professionalität, dass jeder das macht, was er machen soll. Da ist alles, da hängen auch massig Werbekunden dran, da hängen Aktienwerte dran, da hängt so viel dran, dass das Produkt aalglatt funktioniert. So, und wenn dann so ein persönliches Gebitsche in dieser Zeit kommt, dann ist das, um ein Wort zu benennen, an der Grenze oder sogar deutlich drüber, das ist Geschmacksfrage, für mich ist es drüber, zur Unprofessionalität. Das ist dann gefährlich. Und wenn du dann auch noch die Ausgangssituation dir anguckst, ist es sogar fast schon tragisch. Ich will nicht sagen peinlich, aber es ist tragisch. Denn ich weiß nicht, ich habe es angesprochen oder wir hatten es beide angesprochen, ich weiß es nicht mehr. Hier ist vielleicht auch so ein bisschen bei Lotte, jetzt wird es wirklich pseudopsychologisch und ich bitte im Vorfeld schon mal um Verzeihung, bitte nicht alles auf die Goldwaage legen. Aber auch, was Chris angesprochen hat, Lotte trägt ja ihre emotionalen Aspekte jetzt bewusst nach außen. Sie geht in Talkshows, erzählt da über ihr privates Problem, über die Sache mit Andrade, dass sie sich da allein gefühlt hat und sich neu finden muss und sich gescheitert gefühlt hat und sich dann irgendwie mit sich selbst aus das ganze dusselige Selbstgefindungsgedröhne, ja, dass man, wenn es wirklich ernst ist, überlegt, ob man es in die Öffentlichkeit bringt und wenn es ernst ist, dann in die Öffentlichkeit bringt, mag das auch etwas sagen. Das will man weder verurteilen noch bejubeln, aber man kann seine Gedanken sich vielleicht drüber machen. Also Lotte ist wohl ein bisschen am Struggeln gerade. Und ihr seht ja auch, wie Lotte aussieht. Ja, also Lotte ist jetzt Ende 30. Lotte legt, ich versuche es mal diplomatisch zu formulieren, Lotte legt offenbar einen gewissen Wert drauf, dass sie äußerlich in einer gewissen Art und Weise auftritt und optisch wahrgenommen wird, wie sie das gerne hätte. Und das ist so ein bisschen als It-Girl. Über die Motivation müssen wir hier gar nicht diskutieren. Das kann uns auch vollkommen egal sein. Das liegt ja in der Entschließungsfreiheit eines jeden Menschen, was sie oder er macht, wie sie wahrgenommen wird und was sie bereit ist, dafür zu tun und auf sich zu nehmen. Aber Lotte möchte offenbar gerne wahrgenommen werden als ein attraktives, stylisches It-Girl, eine großartige Athletin, die aber auch das richtige Leben zu leben weiß und ja, entsprechend on her prime ist. So, und das wird schwierig, denn Lotte ist mittlerweile Ende 30, sie ist immer noch eine großartige Wrestlerin, vielleicht immer noch, also sie ist definitiv eine der besten, die wir haben, da bin ich immer noch relativ sicher, zumindest auf dem amerikanischen Markt. Aber sie ist Ende 30. Tiffany ist Anfang 20. Und bei Tiffany ist alles, oder na gut, da wird auch nicht alles echt sein, das weiß ich nicht, aber da ist vieles noch so, weil es natural ist, weil sie eben sehr jung ist. Und da muss Lotte für strugglen. So, und jetzt kommt da eben eine junge, attraktive Dame. So, was ich jetzt mache, ist wirklich übelste Psycho-Kaffeesatzleserei auf unterstem Talkshow- und Klatschpresseniveau. Aber alles, was wir bei dieser Storyline gesehen haben, scheint das ja ein bisschen zu untermauern. Jetzt kommt da eben eine junge, attraktive, auch noch großartige Wrestlerin, ja, also Tiffany Stratton, also Chris war ja von ihr bei NXT schon von den Socken, als man im Main Roster von ihr noch gar nichts wusste. Und die ist auf einmal da. Und die kriegt jetzt eine Fehde mit Lotte um den WrestleMania-Spot. Und da kulminieren, da kommen dann natürlich entsprechend diese, kommen viele Sachen zusammen. Das ist ja nicht nur ein gutes Wrestling-Match, das uns erwartet, sondern da kommen verschiedene zwischenmenschliche und private Bereiche zusammen. Und das kriegt Lotte ganz offenbar nicht gehandelt. Tiffany hat arge Probleme, damit irgendwie klarzukommen. Klar, sie ist jung, klar, sie ist in diesem Spot nicht drin und sie weiß auch nicht, wie sie dann am besten damit umgehen muss. Und Lotte stichelt da ganz bewusst, so was man gehört hat, stichelt da ganz bewusst rum, überschreitet ganz bewusst Grenzen, weicht ganz bewusst vom Skript ab, um Tiffany so ein bisschen on-air teilweise auch vorzuführen. So mag es auf den unbefangenen Betrachter wirken. So, und wenn man dann eben jung ist, dann sagt man irgendwann, auch wenn man älter ist bestimmt, so jetzt reicht's, ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Und dann kommen eben solche Sachen wie 3-0. Da würden auch viele, 0-3 müsste man ja eher sagen, genau. Da würden viele andere drüber schmunzeln über solche Geschichten, ja. Aber Lotte trifft das jetzt gerade in einem sehr emotional für sie schwierigen Moment. So, und da geht Tiffany volle Möhre rein. Das weiß sie auch, dass sie da reingeht. Das ist einfach erbärmlich. Das ist zumindest für einen Laden wie WWE, der sehr auf solche Professionalität jetzt Wert legt, wo bitte Eskalation nur geskriptet zu funktionieren hat, für so einen Laden ist das Gift. Ist auch nicht überraschend, dass da hinter den Kulissen jetzt richtig Stress kommt. Klar, die Talkshow-Fans von WWE feiern das, weil sie es geil finden, dass jetzt quasi das Real Life endlich Eingang findet in die Storylines, kann man ja auch nachvollziehen. Aber das ist dann letzten Endes auch nicht viel anders als Talkshow-Segment. Wer jetzt sagt, ich will das Match sehen, um zu gucken, ob sie sich wirklich auch im Match real-life-mäßig an die Gurgel gehen, diese Leute sind dann auch nicht wirklich viel über den anzusiedeln, die irgendwelche, Haare ziehen und Gesicht zerkratzen Segmente bei Jerry Springer sich angucken, weil sie es geil finden, wenn Leute, die sie als unter sich stehend einschätzen, in solchen Dussel-Talkshows eskalieren. Also wer auf solchen Sachen seine Begeisterung zieht, sich auf ein Match zu freuen, mag das gerne tun, aber das ist ja auch völlig okay, aber das hat dann eben nicht mehr so viel mit dem Wrestling zu tun, wie WWE zumindest es an die Fanbase bringen will. Und wenn das dann bedient wird von Lotte und Tiffany aus den verschiedensten Motiven, die ja beide auch vorgehen, dann macht es das, finde ich, nicht besser. Und wenn Tiffany dann im Nachgang, sei es, dass sie davon wirklich überzeugt ist oder sei es, dass sie nur gute Miene zum verkorksten Spiel macht, wenn sie dann in der Presse sagt, ja, wir haben da jetzt aber es doch geschafft, dass alle über das Match reden und alle das Match sehen wollen, dann haut das zumindest für Chris und mich voll am Punkt vorbei. Also wirklich, also vielleicht hören wir uns den Podcast in ein paar Jahren mal an und sagen, Gott, waren wir dumm, weil wir das Geschichtsträchtige an diesem Segment nicht gesehen haben. Vielleicht hauen sie das 5,5-Sterne-Match bei Mania jetzt raus. Kann ja sein. Und dann sitzen wir jetzt hier als die Grummelgrießcreme, die das Genie nicht erkannt haben, das da von Anfang an hintersteckte. Ja, okay, dann sind wir eben blöd. Damit müssen wir leben. Das kriegen wir auch ganz gut weg. Aber für mich ist es wirklich immer ein Stück weit magisch bis unangenehm, auf jeden Fall unprofessionell, weil solche persönlichen Antipathien auf diesem Kindergartenniveau in die Shows getragen werden. Ist okay, Wrestling lebt davon, dass man bestimmte Instinkte bei der Crowd, bei der Audience dann, sag ich mal, anspielt und anteast und so ein bisschen kitzelt, ist ja okay. Aber zumindest bei Chris und mir zündet es nicht, weil es, selbst wenn es ein kalkulierter Skandal ist, dann ist es immer noch nur ein kalkulierter Skandal. Und dem haftet dann immer noch dieser Aspekt der Verzweiflung an. Hilfe, wir kriegen das Match nicht heiß, also müssen wir uns irgendeinen Schrott ausdenken. Ja, schade. Zumal ich immer, wenn ich die beiden sehe, wirklich nur noch Gekreische wahrnehme und Schulhofgelästere von irgendwelchen 15-Jährigen. Das ist einfach unter der Würde beider. Und ich weiß nicht, Chris, ich habe ein bisschen viel geredet jetzt, das tut mir auch leid, deswegen will ich den Ball nochmal kurz rüberspielen. Ach, wie nee, du, das ist am Ende sehr gut zusammengefasst. Es ist für mich so enttäuschend, weil du super viel drin hast, weil du hast ja auch gesagt, ja, am Ende vielleicht liefern sie das 5-Sterne-Klassiker. Ja, dann bin ich ja noch enttäuschter, weil du dann das Gesamtpaket, es gehört ja auch dazu, eine geile Fehde, ja. Die schönsten Sachen, mein Stone Cold gegen The Rock, lebt ja auch mehr von der Fehde wahrscheinlich langfristig als von dem Match. Ich weiß nicht, ob sich viele auch erinnern können, wie das Match zwischen The Rock und Hollywood Hulk Hogan lief. Ja, alle erinnern sich auf jeden Fall an diesen geschichtsträchtigen Moment, wo sie sich anschauen, 15 Minuten. Ja. Die Magie ist, glaube ich, das Gesamtpaket und man hat hier eigentlich ganz gute Rezepte oder Ingredients vielmehr gehabt. Und ich finde es schade irgendwie, dass vor allem auch Charlotte irgendwie das nicht führen konnte. Und ich glaube, das ist auch richtig gesagt so. Und Tiffany schaut sich halt den Routinier an, Veteranen in dem Fall, und denkt sich, scheiße, Mann, was macht die hier? Ich weiß nicht, ich bin 24, Mann, das ist meine erste Titelregentschaft, soll ich am Skript bleiben? Aber das macht keinen Sinn. Und dann hat sie, ja, über das Ziel hinausgeschossen und keine Ahnung. Es ist wirklich alles gesagt, wir werden es uns anschauen. Und ich persönlich, ja, irgendwo ein Teil von mir hofft ja immer noch auf diesen Charlotte WrestleMania-Klassiker und das ist auch immer noch möglich. Und vielleicht gibt es ja ein Redeem, ein Rückmatch danach, wo sie dann eine gescheitere Fehde hinbekommen als die jetzt vor WrestleMania. Ja, schauen wir mal. Also vielleicht werden sie in Paaren auch die besten Freundinnen. Das ist ja häufig so, wenn man sich dann irgendwie auf dem falschen Fuß erstmal das erste Mal trifft, dass es dann besser wird. Ja, Bret Hart und Shawn Michaels haben sich auch vertragen. Ja, schauen wir mal. gut, warten wir es ab. Mehr können wir ja auch nicht machen. So, den Rest fasse ich mal zusammen, zumindest bis auf ein Segment, auf das wir noch ein bisschen ausführlicher eingehen. Tag-Team-Szene haben wir in den letzten Ausgaben ausführlicher beleuchtet. Hier war bei dieser Ausgabe das Number One Contenders Match um die Tag-Team Championship. Die Motor City Machine Guns haben es gewonnen gegen DIY. Street Profits saßen im Publikum. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, werden wir noch ausführlicher machen. Heute sind die Tag-Teams nicht im Vordergrund. Genau wie die Tatsache, dass Naomi gegen B-Fab gewinnt, dass Naomi ein WrestleMania-Match hat, das muss ich erst noch verarbeiten. Schwierig genug ist es. Ja, man hat es gehört in den letzten Tagen. Kevin Owens soll sich übelst verletzt haben. Man spricht zwischen 6 bis 8 Monaten Pause, soll es für ihn wohl geben. Und er kam dann an den Ring. Mit pinken Bret Hart Outfit und ernstem, traurigen Blick hat er sich erstmal bedankt bei den Fans, hat gesagt, dass es ihm leid tut, hat gesagt, dass er ja seit 25 Jahren diesen Job macht, er hat immer alles gegeben, er weiß auch, dass man nichts for granted, also nichts geschenkt annehmen muss, man muss für alles dankbar sein und für alles arbeiten. Kurz gesagt, er hat sich verletzt, er wird bei WrestleMania nicht gegen Randy Orton antreten, das nervt ihn extrem, muss operiert werden. Und hat sich bedankt und ist dann gegangen. Weit ist er nicht gekommen, denn Randy Orton kam an den Ring. Die beiden haben sich auf dem Apron tief in die Augen geguckt, kurz was gesagt, was also war auch einsilbige Worte, vieles war nicht gewesen. Ob es legit war oder Storyline, keine Ahnung. Dann war Orton am Ring. Dort hat Nick Aldis ihm gesagt, ach ja, Orton, du hast übrigens kein Mania-Match. Orton findet das nicht so gut. RKO geht raus. Das war's. So, Frage jetzt, ist es eine legitime Verletzung? Wenn es nicht legit ist, hat Owens einmal mehr überragend das Ding gesellt. Er ist damit allerdings auch schon in die Medien gegangen, hat Interviews gegeben. Verletzung soll sich durch das, wie es so häufig ist, bei solchen Verletzungen durch einen Standard-Move zugezogen haben. Eine Sache, die er 2 Millionen Mal, wie er sagte, schon gemacht hat. Also ist es wohl legit oder nicht, Chris? Ich glaube, das Ding ist ziemlich sicher legit. Ich denke, Owens ist glaube ich, auch etwas, was er länger mitgetragen hat. Tatsächlich auch schon, als er das Leitermatch bestritten hat. Wochenlang schon, ja. Ja, und auch das krasse Match gegen Sami Zayn. Also, das ist schon unglaublich. Super schade. Tut mir irgendwie auch leid, weil jetzt im Nachhinein muss ich sagen, glaube ich, war das vielleicht sogar seine beste Zeit bei der WWE, seine beste Arbeit, die er geleistet hat. Das war die Fehde, die er gegen Cody hatte. Ich muss sagen, die hat er so unglaublich gut rübergebracht. Das Match gegen Cody war gut und das gegen Sami Zayn war noch immer fantastisch. Ich meine, in einer Show, wo Cena heel turned, erinnern sich trotzdem viele an dieses unglaubliche Match gegen Sami Zayn und das zu Recht. Das gegen Orton war für mich dann eher ein bisschen Mauer, aber es kann sein, dass man da schon eben Sorge hatte, dass da etwas Schlimmes ist und man da auch nicht viel mehr nach vorn gemacht hat. Und ja, jetzt geht er mal in die Pause. Ich habe ein bisschen Schiss tatsächlich. Nacken und OP ist mittlerweile eine Sache, die ja schon große Miracles geschrieben hat mit Daniel Bryan, mit Edge, mit Paige. Aber am Ende muss man auch sagen, bei Page mit vielen, vielen Pausen. Und weiterhin muss man sagen, so ein Tyson Kidd ist nicht mehr zurückgekommen. Ja, natürlich, das ist jetzt auch sehr nicht recherchiert und ich kenne mich da auch nicht aus, Gott bewahre, was man da alles durchmachen muss im Medizinstudium, damit man das versteht. Aber Nacken und OP, das kann ich, glaube ich, behaupten, das ist so keine gute Kombination. Vor allen Dingen, wenn du bedenkst, dass Owens jetzt 41 wird und immer eigentlich dahin gegangen ist, wo es weh tut in seinen Matches. Das ist es. Also was für Bumps der genommen hat die letzten Jahre und auch schon bei Ring of Honor und davor. Unglaubliche Worker. Es tut mir wirklich irgendwie auch weh, weil das ist so immer am Ende diese Superstars, die wir immer so hochjubeln und am Ende hat den WWE gewürdigt entsprechend, weiß ich nicht. Ich meine, der Paycheck wird stimmen, gehe ich mal davon aus. Aber so, Mann, der Mann war einmal Universal Champion. Da war mehr drin. Das tut mir dann immer so weh. Und ich habe auch ein bisschen Schiss, dass vielleicht so ein Karriereende auch nicht weit weg ist. Er hat ja auch gesagt, dass nicht so lange mehr drin ist. Ich denke, er möchte nochmal. Das ist so nicht so seine Art zu gehen. Man hat ihm auch, also wenn das nicht legit ist, holy shit, was für eine Fehler. Aber es ist legit und deswegen hoffe ich irgendwie nochmal auf einen Stint. Aber ich muss sagen, das, was er geliefert hat, so, das war wirklich die feinste Arbeit. Ich würde dann auch gleich so den nächsten Themenpunkt nehmen, wenn es okay ja, ist. Ja, klar. Gib mir Randy Orton gegen Nick Aldis bei WrestleMania. Musst du ja fast schon machen jetzt, ja. Also ich hoffe, man hat es mit diesem RKO aufgebaut. Das ist jetzt natürlich so diese Notlösungen, die man bekommt, wenn so etwas passiert. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Aldis ist grundsätzlich fit. Er hatte eine Schulterverletzung, die ist, glaube ich, auch ausgeheilt. Und auf dem Papier wäre das etwas, das I'll take it. Das ist so ein, weil so unter uns, ich liebe Owens, aber auf das Match war ich gar nicht gehypt. Da war bei mir nichts. Also ich war da überhaupt nicht drin. Nee, bei uns beiden nicht. Ja, und ich muss so sagen, ohne Aufbau natürlich, Randy Orton gegen Nick Aldis. Das ist irgendwie so auf dem Papier. Ja, habe ich Bock. Gib mir das. Ich will sehen, wie das harmoniert. Ich will wissen, was die draus machen. Und da braucht es auch nicht viel. Nächste Woche sagt Aldis, du, pass auf, das geht mir schon am Sack, dass du mir ständig den AKO verpasst. Und übrigens, du hast ein Match bei WrestleMania und ich bin dein Gegner. Bam, ciao, auf Wiedersehen. Gib ihnen 10, 15 Minuten. Ich glaube, das kann ganz ordentlich werden. Deswegen wirklich gute Besserung an Owens. Und ich hoffe nochmal auf ein Comeback, aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass es vielleicht das gewesen ist. Und auf der anderen Seite, gib mir all das gegen Orton und keine Ahnung, mach was draus. Jetzt nicht irgendwie so unnötig, sondern mach was draus. So. Da habe ich Bock drauf. Ja, also ich würde da tatsächlich ein solides Singles-Match schon einfach kaufen, weil ich gespannt bin, was Nick Aldis da in der ganzen Zeit gemacht hat, wo er nicht aktiv im Ring stand. Er war ja eine ziemlich große Nummer, bei NWA, glaube ich. Nee, wo, doch, bei NWA. Ja, genau. Ja, war World Champion, glaube ich. Genau, da ging Cody auch bei All In, glaube ich, ein Match gab, wo Cody ihm den Titel abgenommen hat, wenn ich recht informiert bin seinerzeit. Ja, das wäre schon ganz interessant. Viel mehr bleibt ja nicht drin. Sami Zayn sonst da irgendwie reinbucken als Ersatz für seinen besten Freund, der schon nicht mehr sein bester Freund ist. Storyline-mäßig schwierig. Wer es auf keinen Fall mehr sein könnte, ist Carl Anderson. Der hat ja schon gesagt, dass er hofft, dass Kevin Owens nicht entlassen wird. Ja, schauen wir mal rein. Also, ihr seht, es ist doch einiges passiert und wir haben versucht, es auch so umfassend, wie es geht, aufzugreifen. Da ist bei Raw tatsächlich vergleichsweise gar nicht mehr viel übrig. Ne? Zumal wir das Endsegment ja schon besprochen hatten. Der Rest ist ja picking up the garbage, hätte ich beinahe gesagt. Ja, Raw ist tatsächlich schnell zusammengefasst, weil vieles davon wird sie auch relativ bald bei der WrestleMania Preview hören. Da wollen wir jetzt nicht uns auch wiederholen dann. Grundsätzlich, man hat es fixiert, die Damen Belair, Sky und Rhea Ripley werden jetzt offiziell ein Triple Threat Match haben. Man ist sich treu geblieben, dass quasi Belair und Rhea untereinander sich zanken. Rhea macht Belair dafür verantwortlich, dass der Titel hier gestohlen wurde und Belair denkt sich, du, was willst du eigentlich von mir? Du hast jetzt eh das, was du willst, nämlich ein Titelmatch. Und Io Sky ist beleidigt, dass man sie nicht ernst nimmt. Ja? Und Adam Pearce als GM hat schon gar keinen Bock mehr. Das Thumbnail ist eigentlich dann, ah nee, sie haben ein anderes. Es gibt ein anderes Bild, da sieht man, wie Io Sky auf beide Ros springt und Adam Pearce einfach schon gelangweilt wegschaut. Nicht die beste Fehde, aber weißt du was? Das Triple Threat Match, das wird ziemlich ordentlich. Also da habe ich Bock drauf. Das sind drei kompetente Frauen. Der Weg bis zu diesem Match war so konfus und ich bin mir nicht sicher, warum man es so gewählt hat. Aber am Ende, so unglücklich bin ich nicht mit der Paarung, deswegen, da freue ich mich grundsätzlich auch schon drauf. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, ich muss nicht ergänzen. Du grätschst dann einfach nieder und spätestens bei Mania, wenn wir ausführlicher drüber sprechen oder bei der Preview. Weiter im Text, zwischendurch hat man natürlich auch das Fatal 4-Way-Match für die Intercontinental Championship mit Backstage-Segmenten auch vorangebracht. Da war Finn Balor auch überrascht, dass plötzlich Dominik Bock hat auf dieses Titelmatch. Da hat den Liv Morgan dann in den Schutz genommen. Sie hat dabei den Pierce ein bisschen dafür gesorgt, dass Dominik da reingebuckt wird. Später komme ich dann zur Ergänzung. Vorher gab es ein Intercontinental Women's Championship Match. Da konnte Lyra Valkyria gegen Bayley gewinnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht letzte Woche auch schon war. Ich bin da jetzt ein bisschen schon verwirrt. Man hat angedeutet, dass es da vielleicht Probleme zwischen den beiden geben könnte, aber am Ende gab es eine hübsche Umarmung. Wohin es mit den beiden geht bei Mania, absolut gar keine Ahnung. Aber gut, Valkyria verteidigt brav ihren Titel und ich glaube, dafür ist er auch da. Das habe ich auch gefordert, deswegen finde ich das gar nicht mal so schlecht. El Grande Americano hat Chad Gable ersetzt und mit American Made gegen die Latino World Order gewonnen. Er hat sich da irgendwie so eine Metallplatte in die Maske gesteckt und dann Ray auch einen Headbutt verpasst. Und schöne Debütsaison für El Grande Americano. Er wird bei WrestleMania ein Match bekommen gegen Rey Mysterio. Chad Gable wird leider ohne WrestleMania-Match bleiben, so wie es jetzt aussieht, was sehr schade ist. Aber Americano hat sich das sicherlich verdient. Ja, schnelles Debüt, muss aber belohnt werden, ja. Denke ich auch. Das ist schon mal ein Brett und gleich gegen Rey Mysterio. Ja, auch das hier ist von uns so, ja, ich weiß nicht, nicht mehr in der gleichen Kategorie für mich wie Charlotte und Tiffany. Da konnte für mich Gunther letzte Woche ein bisschen nachhelfen. In dieser Woche kam mir heraus, interessante Anzugfarben für Gunther. Jey Uso kam heraus, diesmal ohne Herumgehüpfe und ohne Merchandise, sondern nur einer Brille, die Yeet drauf hat. Und Gunther hat am Anfang gelacht und relativ schnell hat Jey aber ihn quasi das Lachen runtergeredet. Er hat gesagt, du, pass auf, ich hatte sehr viel Angst vor dir. Ich habe auch an mir gezweifelt, ob ich das schaffen kann wirklich. Und letzte Woche, als du das Blut meines Bruders an deiner Brust hattest, war ich zum ersten Mal richtig machtlos. Aber das Segment hat eines geschafft. Ich habe, Stand jetzt, keine Angst mehr vor dir. Und ich hoffe, dass du nochmal vor Mania mit deiner Familie sprichst. Ich werde das auch machen. Und ich werde auch beten. Und ich werde Gott um Vergebung bitten für den Mann, für den ich bekommen muss bei WrestleMania, um dich zu besiegen und mir die World Heavyweight Championship zu holen. Entschuldigung, ich bin eingeschlafen. Was hast du gesagt? Alter! Hilfe! Schau, also ich möchte grundsätzlich mal sagen, Jay probiert's. Genau, er versucht's. Er probiert's. Ähnlich wie letzte Woche kaufe ich ihm nicht ab, aber trotzdem besser als Tiffany gegen Charlotte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so positiv ist für die beiden. Aber die Fede, man hat es hier wirklich probiert die letzten beiden Wochen. Und ich bin froh, dass man da einfach neue Aspekte hergetan hat, als dieses Herumgetanze. Aber ja, ich denke, Gunther hat was anderes verdient. Er wird den Titel verlieren an Jay, sage ich. Das ist so, das ist fest, das steht fest. Und das wird eine bittere Zeit, finde ich. Ich habe da keinen Bock drauf und mir tut es auch für Jey Uso-Fans leid. Ich möchte es auch abkürzen schnell. Es passiert bei mir nichts. Das letzte Woche war schon etwas, wo ich mir gedacht habe, Mann, das ist Gunther, den möchte ich. Aber ich habe gemerkt, dass es mir bei der Fehde nichts geholfen hat. Ja. Deswegen Jay, er probiert wirklich alles und fair enough. Ich möchte auch nicht ein Heuchler sein und verlangen, ja, WWE muss anderen die Chance geben, die over sind, da muss man den Trigger pullen, so wie bei Elias. Bei ihm macht man es, deswegen möchte ich da auch nicht ein Heuchler sein und das auch negativ zu oft darstellen. Bei mir passiert halt einfach nichts, aber ich finde es grundsätzlich positiv, dass WWE so einen Weg einschlägt und auch durchzieht. Also soll er sich den Titel holen und dann schauen wir weiter. So würde ich es mal zusammenfassen. Ja, ich äußere mich dann bei der Preview. Genau. Ja, New Day und die War Raiders hatten ein Titelmatch, da hat New Day aber schnelle Disqualifikation nach 8 Minuten herbeigeführt. Das wird man sich vielleicht für Mania dann aufsparen. Penta konnte Dominik besiegen, da hat man dann dieses Fatal 4-Way-Match weiter fortgetragen. Alles so nicht mein Fall, aber was man sich auf jeden Fall anschauen muss, ist der Spear von Breaker gegen Kalito. Der war ziemlich krass. Und ja, wir haben uns auch dazu geäußert, ich glaube, eine vertane Chance ein bisschen, aber zumindest konnte Penta sich einen Sieg zurückholen durch diese unnötige Pinfall-Niederlage in der Vorwoche. Und das Endsegment haben wir schon besprochen. Ihr seht, wir sind das etwas schneller durchgegangen, weil wir euch auch bei der Preview nicht langweilen wollen, weil es ist schon sehr viel Wiederholung, weil man sich bei vielen Sachen auch nicht so viel Mühe gegeben hat. Und nachdem wir jetzt schon so ein bisschen am Ende der Road sind, es hat sich was getan die letzten Wochen, aber am Ende, egal was jetzt noch passiert, ich glaube nicht, dass sie da jemals über den dritten Gang hinausgegangen sind. Vereinzelt schon, definitiv, vor allem bei der Elimination Chamber. Aber es war viel Verwaltungsmodus und da wird man schauen, ob die Show besser sein wird als die Road. Ich hoffe es, ich glaube es auch, aber da waren noch ein paar Sachen dabei, da hätte man sich viel sparen können und andere Wege einläuten können. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber grundsätzlich war das jetzt auch keine schlechte Raw-Ausgabe. Es geht einfach nur darum, die Preview nächste Woche nicht irgendwie schon zu beerdigen. Nee, exakt. Das ist der Grund dafür. Dazu sei auch gesagt, ich werde es dann auch bei der Preview mal wiederholen. Wir nehmen gerade heute am Donnerstag den Wochenrückblick auf. Und weil ich nächste Woche tatsächlich ein paar Tage im Urlaub bin, nehmen Chris und ich die Preview jetzt schon am Samstag auf. Das heißt, die neue SmackDown-Ausgabe wird dann schon drin sein, die letzte Raw-Ausgabe nicht. Das heißt, es könnte sein, dass wir bei der Preview etwas besprechen, was durch die Ausgabe am Montag dann vielleicht überholt sein könnte. Das nur vorab, sage ich aber auch nochmal bei der Preview selbst. Aber ändert ja nichts daran, wie Chris sagte, dass wir hier uns heute, was die Storylines bei Raw angeht, die sag ich mal, aktuellen WrestleMania-Matches betreffen, uns ein bisschen zurückhalten, um unser Preview-Pulver nicht zu verschießen. Das kommt dann ja in der nächsten Woche auf euch zu. So, damit haben wir es für heute auch wieder hinter uns gebracht. Wir hauen noch ein paar Grüße raus. Auf der Startseite sei Stone Cold Fossi gegrüßt. Der sagt Whip in 420, Zwinker-Smiley. Offenbar ist uns da ein Fehler durchgerutscht. Es sollte 320 heißen. Hat irgendwer wohl 420 geschrieben. Vielleicht war es auch ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Vielleicht ist es auch schon korrigiert. Ansonsten kümmere ich mich gleich mal drum. Der Royal Rumbler nimmt Bezug auf das, was wir letzte Woche besprochen hatten, nämlich inwiefern man WWE mit einer Serie vergleichen kann. Er meint, es geht nicht. Ich glaube auch, dass das schwierig ist. Aber mit einer Soap vielleicht eher. Und da würde ich sagen, auch eher mit einer Soap, die in Richtung Talkshow auch noch abdriftet. Dann kommt man der Sache vielleicht ein kleines bisschen näher. Auf Spotify grüße ich den User Schwede. Der ist der Auffassung, dass Rollins vielleicht der neue Heyman-Guy wird. Ich glaube das tatsächlich nicht. Ich würde es auch fürchterlich finden, wenn es so wäre. Aber lassen wir uns überraschen. Bevor ich gleich an Chris übergebe, herzliche Grüße und alles Gute für den User Katiwinski. Er sagt, Road to Mania hin oder her, ihm juckt es nicht, da er am Wochenende seine Katharina heiraten wird. Die Frage ist jetzt am WrestleMania-Wochenende oder dieses Wochenende oder das gerade vergangene Wochenende. Warte mal, er hat vor 7 Tagen geschrieben, also eigentlich müsste er jetzt schon verheiratet sein, es sei denn, er meint das Mania-Wochenende. Also herzlichen Glückwunsch, Chris. Da gratulieren wir doch ganz herzlich. Ja, herzlichen Glückwunsch, coole Sache. Ja. Ich wünsche euch alles Gute. Wir wünschen von Herzen das Allerbeste. Er sagt, weder mit der Road noch mit euren geilen Podcasts kommt er gerade dann entsprechend hinterher wegen der Hochzeit. Ist ja auch mehr als verständlich, da gibt es ja wichtigere Sachen. Naja, weiß ich nicht, ob der Podcast nicht bei der Zeremonie hätte laufen ja, können. Ja, das wäre wirklich, also wenn ihr das macht, dann wissen wir, so tief kann man sinken. Aber er hat noch eine Frage. Wenn die Road vorbei ist, vielleicht können wir mir mal Tipps geben, wie man seine Frau dazu bringt, den Podcast zu hören. nee, also genau, wie man dazu bringt, den Podcast zu hören, toll zu finden. Und das alles ohne aufs Maul zu bekommen, schreibt er. Nein, das können wir tatsächlich nicht. Vielleicht solltest du es so machen, dass du ihr unsere Grüße und Glückwünsche zur Hochzeit vielleicht als erstes vorspielst. Dann hat sie gleich einen positiven Aspekt, den sie mit uns verbindet und sagt, Mensch, die beiden sind ja interessant, haben jede Woche Zehntausende von Hörern und trotzdem sind sie, die feinen Herren, sich nicht zu schade, auch das einfache Volk zu grüßen. Nein, sind wir uns nicht. Deswegen nochmal alles Gute und nee, also das ist eben so, wenn wir wüssten, wie man Frauen dazu bekommt, Wrestling zu gucken und Podcasts zu hören, also dann wären Chris und ich ja, da könnt ihr Ric Flair einpacken. Also dann, dann wären wir jetzt nicht hier. Dann wären wir jetzt nicht hier, genau. Ja, das war YouTube und das war Spotify und Startseite der Chris, was auf YouTube noch geht. Ja, ich habe hier Grüße Richtung Meister Proper. V269HUK, Chad Gable einfach so ein toller Worker, so schade, dass er so underrated ist bei der WWE. Pasi Hasi der Vierte, finde ich gut von Chris Chad Gable nun jeden Podcast zu erwähnen und zu praisen. Er ist eine Klasse für sich. Heißt es nicht, es gibt ein Biertasting, lieber Andi? Ja, verdammte Axt. Diesmal kann ich es auf die Krankheit schieben. Warte mal, ich mache mir jetzt eine Notiz. So, warte mal. Wir wollen ja, am Wochenende ist es schwierig, weil wir wollen ja um 14 Uhr aufnehmen. Da kann ich noch kein Bier trinken. Das wäre etwas gewagt. Wir müssen es nach Mania machen. So, warte mal. Heute ist der 10. Wir nehmen am 12. auf. Mania Review machen wir am 20. 21. So, am 24. ist ein Donnerstag. Da schreibe ich jetzt hin Beer Tasting Podcast. So, jetzt haben wir es auch festgemacht. So, alles klar, eingeloggt. Sehr gut. PS, er freut sich schon auf WM-Review aus dem besten Jahrgang 1992. Ja, freu dich drauf. Das, ja. Tribal Kevin Chief, hey, danke für das Video. Freue mich jeden Donnerstag auf euren Podcast. Seit der Attitude-Ära dabei. Durch Zufall auf den Podcast gestoßen und seitdem jeden Donnerstag im Pflichttermin. Schön, ein Zufall-Hörer. Coole Sache. Viele Grüße, euer Tribal Chief. Oh, Roman hört rein, sehr schön. Na, endlich. Endlich. Wir hatten doch auch nochmal andere Superstars, die bei uns reingehört hatten. Seth Rollins hat mal rein. Aber wer war das noch? Egal. Variiert. Genial. Genau, Amchi, klasse Folge. Danke für Ihre Ausführungen zu meinem Kommentar. Auch wenn wir nicht derselben Meinung sind, haben wir doch den gemeinsamen Nenner Breaking Bad und El Camino. Das reicht doch. Das reicht absolut. Jose Jack Morin hat eine Frage. Welche vier Wrestler würdet ihr gerne Heel oder Face turnen? Puha. Depends. Im Moment würde ich gar keinen turnen. Ja, ich muss sagen, vor dem Cena Heel Turn wäre Cena so ein Traum-Turn gewesen tatsächlich. Um jemanden zu nennen, würde ich irgendwie schon gerne nochmal einen CM Punk Heel Turn bekommen. Und für den Rest, das würde ich mir noch überlegen. Also bei Rollins ist mir egal, was er macht. Also da wird ein, ich weiß, er soll, glaube ich, Face sein. Ich weiß es nicht, aber er ist, glaube ich, eher so Star, Face da. Ist mir auch egal, ob er Heel wäre. Als Heel nervt er ja auch. Boah, nee. Also Roman soll mal das bleiben, was er ist im Moment. Wobei, das hängt eher alles von Heyman ab. Nee, ich habe da, und Bayley schon wieder zum Heel zu turnen, wäre irgendwie auch durch. Also Bayley war als Heel großartig, aber von mir aus Bayley als Heel, aber dann gib ihr eine Pause und lass sie irgendwie. Aber auch das bin there, done that. Das ist. Das ist schwierig. Aber trotzdem, I'll take it, Bayley als Heel. Besser als Face, ja. Ja, auf jeden Fall. kurz im Kopf, gute Einschätzung zu Pretty Deadly. Cody lispelt übrigens hart und die Dinge heißen Kabelbinder? Ja, das ist richtig. Wirklich? Aber ich wusste gar nicht, dass Cody auch so lispelt. Ich wusste, dass Dusty immer gelispelt hat. Aber Cody, das ist mir nie aufgefallen. Ist mir auch noch nicht so aufgefallen. Ich werde darauf achten das nächste Mal. Ja, da ist jetzt das Glas zersprungen natürlich. Natürlich. Jetzt war ich dachte, das Lispeln heißt Kabelbinder. Nein, diese das heißt Dinger, Lispeln. Ja, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich bei euch. Vielen Dank. Kabelbinder, natürlich. Da lernt man so viel bei diesem Podcast. Fatality, Brutality, bis auf die zwei Main-Events wird WrestleMania echt anstrengend für mich. Werde ich bei der Preview wissen. Ja. Ich muss sagen, ich habe die Karte jetzt gerade nicht mal so im Kopf, aber er ist vielleicht nicht so weit weg. Und nochmal, Osem Jack Mourinho, er denkt, dass Rollins der lachende Dritte bei Mania sein wird und den Sieg einheimst. Sehen aber nicht als Heyman-Guy. Ja, puh. Wird sich zeigen. Aber von den 10.000 Hörern, die wir haben, haben auf jeden Fall ein paar kommentiert und da bedanke ich mich. Ja, nur ein Bruchteil der Legion von Hörerinnen und Hörern kommentiert. Ein bisschen übertrieben, es sind gar keine Zehntausende, die bei uns reinhören, denn dann, oh Gott, da würden wir in einem Bonzenstudio sitzen oder, nein. Nee, wir sind sehr, sehr glücklich mit denen, die reinhören. Es sind tatsächlich viel mehr, als Chris und ich seinerzeit gedacht hätten, dass es sein würde oder wie viel reinhören würden. Wir sind immer wieder begeistert. Es sind doch ein paar, das kann man schon sagen, ohne dass wir jetzt irgendwie auf YouTube mäßig da was reißen. Aber es sind mehr, als Chris und ich damals jemals gedacht hätten, dass es so ist. In dem Sinne können wir, so wie es Kevin Owens auch gemacht hat, ganz herzlich uns bei euch bedanken, dass ihr ab und zu reinhört. Ich meine, ist ja auch nicht mehr lange hin. Jetzt kommt die Preview noch nächste Woche und dann ist schon WrestleMania. Chris und ich haben einen engagierten und optimistischen Plan gefasst. Wir versuchen tatsächlich, nach jedem Tag eine Review rauszuballern. Das ist ja auch blöd, weil WWE ja hochgradig gestört die Sache auf Ostern gesetzt hat diesmal. Und da haben ja manche doch noch ein paar Termine, so auch wir. Aber wir werden da tatsächlich ein bisschen früher aufstehen, um die Podcasts auch relativ früh fertig zu machen. Also bei Leben und Gesundheit und halbwegs funktionierender Technik kriegt ihr wohl am Sonntag und am Montag auch jeweils einen Review-Podcast. Das wollen wir nicht ganz versprechen, aber so ist es geplant zum jetzigen Zeitpunkt. Und setzt voraus, dass Chris gesund bleibt, ich wieder topfit werde. Nochmal viele Entschuldigungen für das Gehuste. Es ist ab der Hälfte ungefähr auch deutlich besser geworden. Aber zu Anfang hatte ich doch arg zu leiden und bedanke mich, falls ihr es bis zum Ende durchgehalten habt. Ich wollte euch damit nicht stören. Schlussworte kommen von Chris. Ja, ich kann mich auch bedanken. Das sind immer nette Kommentare, macht sehr viel Spaß. Ich lerne immer viel dazu. Ich hole mir auch später ein paar Kabelbinder. Und wenn du jemanden fesseln willst, oder? Ja, eigentlich sollte ich zur Apotheke, aber ich hole mir Kabelbinder. Die haben vielleicht auch Kabelbinder. Ja. Ja, tatsächlich, es ist schon bald soweit. Ich freue mich auf die Preview. Weil dann haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Road to WrestleMania-Thema hinter uns und schauen uns an, was Triple H uns da bei WrestleMania in Las Vegas hineinbockt. Und da freue ich mich irgendwie schon. Also es wird sicherlich interessant und viel Gesprächsstoff. Und ja, dir gute Besserung, euch bleibt gesund, genießt das schöne Wetter und wir hören uns dann bald wieder. Da habe ich nichts mehr zu ergänzen. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, machtet gut, bis denn. Tschüss. Ciao.